I will not take bait. Bait is the mind killer. Bait is the little death that brings total obliteration. I will face my bait. I will permit it to pass over me and through me. And when it has gone past, I will turn the inner eye to see its pass. Where the bait has gone, there will be nothing. Only I will remain. What deep? Bene Gesserit. Stelaus. Was war das? Eine Ansage? Dune. Gedicht. Okay. Weil wir doch Fremen sind. Freemen. Fast hätte, das war ein Fun Fact. Ich meine, fast hätte der Kanal so gehießen. Das stimmt. Ey, wie ich das Wortspiel so lustig fanden. Aber dann haben wir uns festgebunden und geknebelt und dann seitdem heißt du die Weltraum. Ja, besser ist das. Ja, müssen wir wahrscheinlich auch mit einem kurzen Hinweis jetzt beginnen. Ne? Also durchs Angucken von diesem Stream erlaubt ihr uns, eure Daten an das internationale Patriarchat weiterzuleiten zur Zerschmetterung des Kulturmarxismus. Inklusive der Neomarxisten. And of course moderates. Das ist jetzt DSGVO-konform. Genau. Jeder, der nicht möchte, soll jetzt hier rufen. Ist jetzt Zeit für die Louis de Funès-Imitation? Jetzt ist es Zeit, ja. Nein, doch! Oh. Großer Asylskandal beim Düsseldorfer Amt für Migration. Es hört gar nicht mehr auf irgendwie, ne? So. Ja, also ich denke mal, ja, also mich überrascht es eigentlich nicht, dass es gleich mehrere solche Ämter sind, weil ich meine, warum sollte das nur bei einem von diesen Ämtern so laufen, wie es läuft? Ich meine, die Lage ist ja überall gleich. Du meinst, die sind mit einer ähnlichen Sorte Mensch besetzt, überall da? Ja, mit einer ähnlichen Sorte Mensch besetzt und mit einer ähnlichen Klientel. Weil, also in diesem Artikel, es geht halt nicht nur darum, dass die Leute, die das bearbeiten, sind nicht das komplette Problem. Teilweise kriegen die es halt auch nicht hin. Die müssen sich halt darauf verlassen, auf irgendwelche Dolmetscher. Und Dolmetscher, ja, haben halt auch so ihre Agenda. Und die ist zum Beispiel, irgendwelche Leute da einschleusen, die eventuell Verbindungen zum Islamischen Staat haben oder so. Wie viele Divisionen haben die Dolmetscher? Die halten aber auch wohl die Hand auf, wenn ich das hier richtig gelesen habe. Also die lassen sich dafür bezahlen, dass sie das dolmetschen, was derjenige auf der anderen Seite hören will. Okay. Egal, was derjenige sagt, der da sitzt. Und dann wiederum gibt es Ärzte, die wohl Diagnosen ausstellen gegen Geld und so. Also da kommen jetzt garantiert alle möglichen unappetitlichen Sachen ans Licht. Also haben sie das Amt verarscht in Wirklichkeit. Mann. Und die haben sich natürlich verarschen lassen. Ja, aber sie haben doch damit eigentlich, ist das nicht Untreue im Endeffekt? Das ist doch, dem Amt entgeht Geld, weil das zum Beispiel, also vielen Ämtern entgeht im Endeffekt Geld, weil die da ihre nach Narrativ entschieden haben. Ja, ich wollte im Prinzip nur darauf hinweisen, dass der Fehler vielleicht nicht im Amt lag halt, ne? Also, sie dann du meinst, da steht jemand Größeres dahinter, der die Anweisung gegeben hat? Nö, wenn der Übersetzer das falsch übersetzt, was soll er dann machen, der Beamte, sozusagen, ne? Dann vielleicht sagen, ja gut, aber in Bremen ist die Frage, Lage doch eher klarer und da geht es ja auch darum, dass halt falsche Entscheidungen einfach getroffen worden sind, die okay, so nicht hätten getroffen werden dürfen. Mhm. Ja, das ist eben das andere, ne? Das meine ich. Ja, es ist eine ganze Reihe von Problemen scheinbar, die es da gibt. Also. Okay, genau, was war denn da so skandalös? Ich weiß es nicht. Ja, die haben durchgewunken, also und haben Leute da auch hingekarrt nach Bremen, um da durchgewunken zu werden, die eigentlich woanders hätten durchgewunken oder nicht durchgewunken werden sollen, etc. pp. Also ja. Ist ja noch gar kein. Die Grünen stellen sich ja auch irgendwie quer gegen den Untersuchungsausschuss, soweit ich das verstehe und so. Also es ist. Aber hatten die Grünen da nicht auch schon mal in den 90ern Skandal, wo man auch Visas durchgewunken hat, als es um Balkankrise ging? War da nicht was mit, oh, wie hieß der noch, Trittin? Musste der das nicht mal zugeben öffentlich? Ich kann mich da dunkel erinnern, irgendwas mit 90ern, wo das schon mal der Fall war, dass halt Grüne Das war, du meinst den Visa-Verkauf irgendwie vom Außenministerium danach nach Estland und so, oder was? Nochmal was anderes. Also das war mit Balkan, okay. Hat man auch zu viele Visas ausgestellt. Und es war damals, hatte die Grünen den Vorsitz BAMF, glaube ich. Ach, ich weiß es nicht mehr genau. Das Klima in dem Düsseldorfer BAMF sei desaströs, sagt eine Ex-Mitarbeiterin. Sie zeigt ein Protokoll aus einer Personalversammlung. Es spricht von Wut, Verzweiflung und Resignation. Das Ergebnis seien dann mehrere rechtswidrige Asylentscheidungen, wo nicht Entscheider entschieden hatten, sondern auf unsere Rechtsordnung nicht vereidigte Dolmetscher, denen die Entscheider ausgeliefert seien. Also genau das, was Mammon gesagt hat. Ja, zumindest ist es auch vorgekommen. Ne? Hinweisend auf mehrere Unregelmäßigkeiten in Düsseldorf, Bremen und andernorts sei man nicht nachgegangen, weil sie, und jetzt kommt, anonym waren. Weil nicht jeder möchte gerne irgendwie seinen Reisebus mit Steinen und Farbbeuteln beschmissen bekommen, um das mal sprichwörtlich mit heute zu verknüpfen. Die Leute wissen schon, warum sie sowas nur anonym anzeigen. Kein Bock auf gesellschaftliche Ächtung. Ja, hallo, Price. Nee. Guten Abend, bin ich noch rechtzeitig? Nein, wir haben schon angefangen. Wir gängeln schon das BAMF. Hallo Welt. Ja, und da unten dann die Nahles, die jetzt auf einmal sagt, wir können nicht alle aufnehmen. Jetzt sagt sie das. Ja. So, oh, guck mal, wir können das Kind gar nicht so lange irgendwie in den Brunnen liegen lassen, sagt sie im Endeffekt. Ja, ist schon ganz blau. Mann. Ja, und hier hat man 100.000 positive Anerkennungen, die man eventuell nochmal sich durchschauen wollen würde vor Gericht. Und die Anerkennungsquote für Syrer und für Afghanen, die liegt so bei 30-40%. Und üblich sind eigentlich eher so 10-15% Anerkennungsrate. Und pauschal kann man jetzt aber auch nicht drauf schließen, ob das jetzt der Fall ist, dass zu viele genehmigt worden sind oder nicht, weil das halt auf den individuellen Fall ankommt. Aber im individuellen Fall hat man halt ja die kleine Anzahl von 100.000, die man nochmal durchgucken müsste, ob es dann wirklich stimmt und passt, was man dann bisher so entschieden hat. Wie geht es sonst weiter, wenn ich fragen darf? Also Asyl, ist das dann lebenslang oder muss man dann irgendwie, ist das irgendwann endlich? Muss man das nach 2 Jahren erneuern lassen oder was weiß ich? Nee, das wäre ja dann der subsidiäre Schutz. Ich glaube, wenn du erstmal Asyl hast, dann gilt das auch erstmal. Müsste ich aber jetzt auch erstmal nachschauen, wenn wir keine Soziologen im Publikum. Also sonst läuft das unter Umständen einfach aus und dann brauchen sie es nicht überprüfen oder so, dann scheiß drauf, aber 100.000 Bescheide neu jetzt überprüfen, ist natürlich auch so ein Ding. Ja. Also in der Regel verfällt ja der Asylgrund auch nicht. Also wenn die Regierung aus deinem Herkunftsland nicht gestürzt wird und du aus politischen Gründen nicht mehr nach Hause kannst, dann, also selten entspannt sich da die Lage so weit, dass man dann also zurückkehren kann. Okay, so gesehen ist das aber recht, ja. Hm. Und in dem Artikel geht man halt auch drauf ein, dass ja, dass halt oftmals, selbst wenn man genau weiß, dass es keine Bleibeperspektive gibt und dass die Ablehnung rechtens ist, geht man halt in den Widerspruch einfach, damit man nochmal ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr länger da bleiben kann. Mhm. Also das ist ein großes Problem in Sachen Klagen. Ja, das ist bei den Klagen generell immer so ein Problem, weil sobald es Verfahrensfehler gibt, kann das ganze Verfahren angefechtet werden und muss nochmal neu aufgezogen werden. Und wenn das Bundesamt für Migration falsch entschieden hat, auch wenn die falsche Entscheidung negativ für den Asylantragsteller ausgefallen wäre, ist das für den ein Grund, das gesamte Verfahren einfach nochmal komplett von vorne neu aufzurollen, wenn er die entsprechende juristische Unterstützung hat. Das muss ich dann bei nochmal sagen, weil hier gesagt wird, die ganzen Asylanträge sind falsch ausgefüllt worden, heißt das nicht, dass jetzt unbedingt eine Abschiebewelle bevorsteht, weil die Tatsache, dass diese Sachen falsch ausgefüllt wurden, dürfen den Leuten ja nicht negativ ausgelegt werden. Ganz im Gegenteil. Ja, schon, aber das muss dann aber auch auf einer richtigen Auslegung dann basieren. Dass das dann ein negativeres Ergebnis hat, wenn die Auslegung auf der Wahrheit beruht. Das kann ja sein, aber es kann ja kein Grund sein dafür, dass das nicht zu machen, sozusagen. Ja, aber da manche Leute vermuten ja jetzt einen Automatismus, dass gesagt wird, ja gut, die Asylbescheide sind positiv genehmigt worden und jetzt wird das überprüft und wird beschieden, dass es nicht, dass es keine Asylberechtigung gibt und dann gäbe es einen Automatismus, dass die Leute in das Abschiebeverfahren reinkommen. Nein, nee, so die Möglichkeiten immer noch. Ja. Und tatsächlich, dass eine falsche Entscheidung über deren Status getätigt wurde, ist für die sogar noch eine Sache, ja, eine positive Sache für deren Rechtsauslegung. Ja, also wenn das BAMF falsch entschieden hat, kann es tatsächlich sein, dass du jemanden hast, der gar kein Asylrecht hat, aber das BAMF hat gesagt, ja gut, du hast das Asylrecht und dann kommt man ja schon in ganz andere Verwaltungsstrukturen rein. Und selbst wenn das BAMF hinterher sagt, ja, du hast jetzt doch keinen Asylgrund mehr, kann halt, ja, kann die Person halt sagen, ja, aber Moment mal, ich bin doch schon hier in den Strukturen drin und, ne, das sind mildernde Umstände für mich, das ist nicht der richtige Begriff dafür, aber ja, tatsächlich kann den Leuten, dass falsch entschieden wurde über sie, zu Recht falsch entschieden wurde, kann denen noch positiv ausgelegt werden. Das ist mir bei der Berichterstattung irgendwie zu kurz gekommen. Es fehlt eine neutrale Instanz, die das BAMF kontrolliert. In dem Artikel geht der Herr Robert Segmüller, Bundesverwaltungsrichter, genauer auf die BAMF-Situation ein. Aber allzu viel mehr, wie wir bisher gesagt haben, kommt da auch nicht mehr zutage. Also, ja. Ja, man muss aber dann auch klären, dass das die Kontrollinstanz nicht wieder aus dem gleichen Netzwerk besetzt wird. Was nutzt mir das, wenn Annetta Kahane dann die Kontrollinstanz ist? Oder irgendjemand anders, den sie als neutral davor steht. Asyl oder so. Ja, genau. Was ist denn da neutral in der Beziehung? Also, dann müsste eine gesunde Mischung aus AfD und Pro-Asyl oder was. Und dann brauchen die aber immer Nachrücker, weil die sich gegenseitig umlegen. Bei den Auflösen in Antimaterie oder so. Ja, stimmt, wenn die sich berühren. So, oh, scheiße, schick mal zwei neue rein. Genau. Vielleicht Aliens, wenn wir die endlich finden, dass die das BAMF kontrollieren. Aber die sind ja auch irgendwie dann Einwanderer. Ah, ist alles komisch. Permanente Ausnahmezustand. Feuerwehrmann packt aus. In Berlin spart man hier und dort und man hat in der Feuerwehr interessante Weisungen gemacht, dass man bei jedem Anruf rausfährt, egal was gemeldet wird. Und man ist aber mittlerweile halt durch kaputt sparen und gleichzeitig Verwaltung, die nicht zu einsetzen fährt, ausbauen, hat man das so weit getrieben, dass man es geschafft hat, dass man oftmals nicht im vorgegebenen Zeitrahmen ausfahren kann. Also man hat Klasse A und Klasse B Bürger. Klasse A ist in dem Bereich in Berlin, wo mehr Menschen leben. Klasse B ist eher in den Außenbezirken und bei Klasse B braucht man schon mal relativ lange hinzufahren, halbe Stunde, 40 Minuten. Man hat 23% der Klasse B Anrufe werden im Zeitfenster, was eigentlich vorgegeben ist, angefahren und innerhalb der Klasse A ist es etwas höher. Und das Ding ist, du kannst durchaus viel sparen bei der Feuerwehr. Falls du jetzt dann aber eine kleine Katastrophe hast, dann hast du ein Problem im Sinne von, also wenn mal mehr Bedarf ist an Feuerwehr einsetzen, zum Beispiel ein Raffineriebrand oder ein Bürogebäude brennt ein großes, dass du dann Probleme bekommst, alles ja abzufahren, was denn ansteht. Und für den Tagesbetrieb mag das vielleicht noch gehen, mehr oder weniger, aber halt, wenn was Größeres passiert, ist Berlin aufgeschmissen. Und interessant ist halt auch, dass ja rein theoretisch das Geld da ist, dass man aber halt Verwaltung immer größer macht. Und ganz Berlin hat mittlerweile so viele Feuerwehrler wie 1990 West-Berlin. Und das ist ungut. Also. Ja, also die Ossis hatten ja nur so ein ganz kleines Stück oben rechts. Ja. Ja, das Problem ist generell ein Verwaltungsproblem in Berlin. Du hast es schon angesprochen. Einerseits wurde die Rasiermessermethode, das in allen Abteilungen eingespart wurde, lass es 10 Jahre her sein, was ja in Berlin passiert ist. Da ist die Feuerwehr auch nicht, die wurde da im Endeffekt auch nicht erspart, dass die 10% weniger Leute hatten. Und vor allem, was das sehr große Problem, was die Berliner Polizei hatte, was aber auch sehr viele andere Polizeieinsatzkräfte in Deutschland haben, ist, dass die eine Zeit lang einen Ausbildungsstopp gefahren haben und dementsprechend der Altersdurchschnitt bei der Polizei so ist, also ich rede jetzt von der Einsatzpolizei, nicht von der Freiwilligen Feuerwehr, von der Einsatzfeuerwehr, nicht von der Freiwilligen Feuerwehr. Die meisten Leute sind einfach in einem Alter, dass sie nicht mehr aktiv im Einsatz die Sportbedingungen erfüllen können und deswegen halt in den gehobenen Dienst versetzt werden, sage ich jetzt einfach mal in Anführungszeichen. Und der Berliner Polizei fehlen halt die Einsatzkräfte, weil verwaltungstechnisch sind die top, aber die haben einfach keine Leute mehr, die auf die Straße gehen können. Ein Viertel weniger Leute in 10 Jahren, allein bei den Einsatzkräften, weil keine neuen Leute ausgebildet wurden und weil die Leute halt in die Verwaltungsjobs abgeschoben worden sind aus dem aktiven Dienst. Das ist das Problem der Berliner Polizei und das ist das Problem bei anderen Polizeien. Ich sage dauernd Polizei, ich meine natürlich Feuerwehr, tut mir leid. Die Sportrichtlinien sind ja deutschlandweit sogar gesenkt worden vor 2 Jahren, weil die nicht genug Bewerber hatten, weil die Sportrichtlinien für die Feuerwehr-Neurekruten besonders hoch waren, weil die ja auch einem sehr starken Einsatz standhalten müssen. Und wir haben ja gestern gesehen, weiß nicht, ob ihr das alle mitgekriegt habt, der Europapark hat ja irgendwie binnen Minuten zum Teil in Flammen gestanden gestern. Und da waren irgendwie am Ende 500 Mann im Einsatz. Man stelle sich das mal so bei dem Wohnblock, so ungefähr so groß war das Feuer, natürlich ist das anderes Material da in so einem Park und so, brennt viel besser. Aber man stellt sich dann das mal in Berlin vor, kriegen die 500 Leute zusammen, um so ein Ding zu machen? Ich weiß es nicht. Also der Artikel lässt mich zweifeln, würde ich sagen. Allah hat dich geschickt, warum ein Azubi zum Islam konvertiert. Warum? Ja, hier handelt es sich um einen jungen Mann, der sich in der Flüchtlingshilfe stark engagiert hat und der dann einen Spitznamen von den Flüchtlingen bekommen hat und dann daraufhin die Größe von Gott gesehen hat, weil er gesehen hat, wie unerschütterlich fest der Glaube an Allah unter den Flüchtlingen ist, hat ihn das inspiriert, den Glauben dann halt auch zu wechseln. Und Max Klein ist jetzt 19 Jahre alt und macht seine Ausbildung und er will den Menschen etwas zurückgeben, deswegen engagiert er sich in der Flüchtlingshilfe und ist ein Konvertit und er sagt, das ist natürlich sehr schwer für die Muslime, die werden wie unter einem Mikroskop beschaut und angeguckt von der Gesellschaft und es wäre schön, wenn sich die Gesellschaft weiter öffnen würde und er hat manchmal Probleme, zu seinem Glauben zu stehen, aber die 12 Jahre Kampfsport, die er betrieben hat, helfen ihm mit seinem Selbstbewusstsein als Konvertit und Flüchtlingshelfer einen starken Auftritt hinzulegen. Ja, was ich eigentlich wissen will, ist, warum ist das immer der gleiche Typ Mann mit so einem roten Fusselbart am Kinn und so einem Gesicht, so ein Otto Normalo und warum ist das genetisch vielleicht? Hat man das mal untersucht? Ich finde es auch immer interessant, dass man voll oft Kampfsport hört. War nicht beim, oh Gott, wie heißt du nochmal, Sven Lau? Ist der nicht auch Boxer? Das ist wegen Mohammed Ali, glaube ich. Was ich so ein bisschen komisch finde daran ist, dass das so, für mich macht das so den Eindruck, als wenn die sich bewusst und gezielt gegen den Spaß entscheiden. Irgendwie so Spaß kann das noch nicht machen, sich die ganzen Regeln halten. Also er meint... Er weiß doch, wie es anders sein könnte oder so für ihn. Also er meint ja auch, dass ihm der Islam halt viel Struktur in seinem Alltag gegeben hat und dass er anfänglich, wenn er um 2 Uhr aufgestanden ist, um zu beten, dass er danach nicht wieder schlafen konnte, dass es aber nach einer Weile ging und dass ihm aber sozusagen die religiösen Strukturen viel Stabilität im Alltag gegeben haben. Da hätte er auch zum Knast oder in den Knast oder zum Militär gehen können, meinst du? Also, das kann ja alles noch werden. Ja. Und als Konvertit gilt man natürlich erstmal als Terrorist, hat er gesagt. Also, ja, so wie bei mir gerade. Artikel Nummer 912, der fordert, dass Deutsche einen Deutschkurs bekommen, damit sie sich in ein buntes, diverses Deutschland integrieren können. Lamia, ist dir eigentlich klar, wie vermessen und widerlich das rüberkommt? Weil du unterstellst mir, ich würde nicht genug über Demokratie wissen. Und das finde ich schon ein starkes Stück. Ich wohne hier mein ganzes Leben. Ich habe irgendwie immer mit Demokratie zu tun gehabt und habe die auch immer in besserer und in schlechterer Form gesehen. Aber was soll ich denn noch lernen, deiner Meinung nach? Was meinst du denn genau? Mir kommt sowas immer vor wie so ein intersektionaler Neokonservatismus. Ja? Die sagen, oh ja, das Schulsystem ist so schlimm, die Kinder machen keine Werkkundeunterricht mehr, die kennen die Geschichte nicht mehr. Und es wird einfach so getan, als ob das nur eine gewisse Volksschicht betreffen würde. Aber ja, es ist ein generelles Problem. Die Probleme, die in der Schule bestehen, die haben wir ja schon oft genug hier angesprochen. Und ja, die Probleme gibt es. Die Kinder bekommen nicht genug beigebracht. Ja, das ist richtig. Aber nicht nur die deutschen Kinder bekommen nicht genug beigebracht. Alle bekommen nicht genug beigebracht. Wir dürfen nicht nur an Flüchtlingen herumdoktern. Dafür ist autoritäres Denken zu weit verbreitet. Ich meine, viel offener kann man doch das soziale Experiment herumdoktern. Wie kommt sie auf so ein respektloses Wort? Man kann an Menschen nicht herum. Das ist ja genau das, was man nicht tut. Gerade wenn du jemanden ja Unterricht rumdoktern, aber nicht nur halt eben, sondern in anderen eben auch rumdoktern. Ich meine, es ist doch eigentlich auch vermessen, wenn jemand aus einem Land kommt, in dem halt das mit Demokratie nicht so weit her ist, ist doch nicht schlimm. Die Tante Lamia hat an mir rumgedoktert. Ja, also. Oh Gott. Und also, weiter unten steht auch, wir haben nichts davon, wenn wir alle Geflüchteten und ihre Kinder zu wunderbaren Demokraten und Rechtsstaatlern erziehen, wenn sie in der Gesellschaft, in der sie leben, permanent auf autoritäres Denken stoßen. Permanent. Dann sollen sie halt nicht mehr in die Moschee gehen. Also, verstehe ich nicht. Das ist echt. Ja, ich meine, in Amerika gibt es das ja. Ich frage mich gerade, ob es sowas in anderen Ländern auch gibt. In Amerika hast du ja auch dieses Dear White People Zeug und. Ach, 60 vermummte stürmen Privatgrundstück eines Polizisten. Da haben sie eine linke autonome Gruppe ist zu den Polizisten nach Hause und es war nur Frau und Kind zu Hause. Und dann haben sie die eingeschüchtert, während der Polizist nicht zu Hause war. Und ich... Abel, du missrepräsentierst das doch total. Die haben da ein Konzert gegeben. Die haben sich spontan dort zum Singen getroffen. So hat es zumindest die Frau, die ihren Namen nicht sagen wollte, gesagt. Halt alle vermummt und Kind und Frau anpöbeln. Also so, ja. Das ist lustig, weil letztens habe ich noch mit jemandem über Reconquista Internet diskutiert und habe gemeint, ja, warte mal ab, wenn die ersten von euch Flauschis austicken und so, dann sind es keine echten Schotten gewesen. Da gebe ich dir Brief und Siegel drauf. Ja. Und er so hämisch zurück, so, zeig mir doch mal, wo so Flauschis Reconquista irgendwie mal ausgeflippt ist. Ja, genau hier. Das ist nichts anderes als das ist genau die gleiche Methode. Wir haben dann nur gesungen. Wir haben den nicht belästigt. Wir haben dem Liebe übergeschüttet. Ja? Fickt euch. Um es mal deutlich zu sagen. Diese widerliche, diese Doppelstandards. Echt abartig. Auf einer linksautonomen Internetseite soll seine Adresse veröffentlicht worden sein. Welche Seite war das wohl? IndianaJones.de oder so. Tja, zum Kontext da noch zu sagen, der Herr ist halt Teil des Staatsschutzes gewesen bei einer anderen Demonstration, wo halt eine pro-kurdische Demonstration überwacht wurde und die Daten wurden daraufhin von ihm veröffentlicht in diesem, ja, halt in diesen Kreisen und dann hat man halt extra abgewartet, bis der Herr in einem Einsatz unterwegs war und ist mal bei der Familie zu Hause vorbeigekommen. Ja, also ich meine, und solche Leute nennen sich Antifaschisten. Ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, so ähnlich ist es ja auch hier bei den Dingen mit dem AfD-Politiker, dem sie die Radmutter losgedreht haben. Habe ich mitgebracht, fand ich auch total krass. Kam, glaube ich, ursprünglich vom Danisch, der das noch kommentiert hat mit ja, wenn das eine Frau gewesen wäre, hätten sie jetzt einen riesen Aufschrei gegeben, aber das finde ich mal relativ egal in dem Fall. Sowas macht man einfach nicht, ne? Eben so ein Politiker, der sich irgendwie abends in seiner Freizeit zu so einem Bürgerdialog begibt und dem schrauben sie dann die Räder los. Das kann einen fitten Unfall geben und dann ist er einfach tot hinterher. Der bringt man einen in Lebensgefahr. Ich kann sowas auch nicht verstehen. Also keine Form der politischen Auseinandersetzung, sowas. Nö, sowas ist doch im Endeffekt heimtückischer Mord, wenn ich jemandem die Dinger löse und ihm passiert was. Also. Ja, zumindest muss man das ja klar. Muss man drauf sein, um zu glauben, das wäre so, das wäre irgendwie gerechtfertigt, weil das die Bösen sind oder irgend so ein Mist, weißt du? Nicht, ja. Also es geht auf jeden Fall viel zu weit, egal, selbst wenn man die anderen für irgendwie böse hält oder so, geht das trotzdem zu weit, weil es der selber böse ist, weil. Ja, heute gab es ja auch diese Demo und da ging es ja auch um die Frage, irgendwie ganz Berlin hasst die AfD, ja, wie jetzt? Wie entweder Hass oder nicht, oder aber eine Seite hassen und die andere nicht, ist irgendwie Blödsinn. Dafür gibt es dann Demokratie lebenslänglich. Aber wenn man doch zu den Guten gehört, kann man doch die anderen hassen. Das geht doch, oder nicht? Ich dachte, es geht um den Hass an sich, der ausgemerzt werden muss in den Herzen der Menschen. Das ist wieder falsch verstanden. Oh, scheiße, ich bin einfach zu doof. Die Guten, aber je nach Kontext kann Hass auch Liebe sein, siehe Böhmermann. Franziska! Wenn ich mal kurz auf Demo was sagen kann, also hier in Dortmund hatten sie mal zu einer rechten Demo aufgerufen und dann haben die Linken auch natürlich zu einer Gegendemo aufgerufen, aber zu demselben Ort. Man wollte sich an der und der Treppe treffen. Also wenn ich mich dann für denselben Ort verabrede, dann muss doch klar sein, auf was das dann hinausläuft. Weil zumindest ist das doch dann irgendwie das Ziel, dass es auf totale Eskalation hinausläuft. Dann habe ich mir auch gedacht, ja, wieso macht ihr das? Ne? Wollt ihr den totalen Krieg oder so? Wir knacken in diesem Jahr zum ersten Mal die 10 Milliarden Euro Marke. Wir ist das Ministerium, was sie leitet, also das für Familie, Frauen, Senioren und Jugend. Und das ist jetzt hier eigentlich schon 2 Wochen alt, aber letzte Woche hatte ich noch keine Zeit, mich damit zu beschäftigen. Das ist die Haushaltsdebatte aus dem Bundestag, weil da waren ja gerade Haushaltsdebatten vor 2 Wochen und die ganzen verschiedenen Ministerien. Da gibt es dann halt für jedes eine Debatte, wo man sich dann darüber unterhält, was die da im nächsten Jahr alles machen wollen. Ja, und ich dachte, wir schauen hier mal rein in die von unserem Lieblingsministerium. Ich glaube, das kann man so sagen. Und die Frau Giffey können wir uns ja mal komplett angucken und dann habe ich noch so ein paar Timecodes von den anderen, also ganz so viel wird es heute nicht. Ist ja kein Sonderstream. Im Einzelplan. Ach komm, Frau Giffey, warum so förmlich? Das ist doch die Franziska. Franziska. Unser Budget wächst im Vergleich zum Vorjahr um 681 Millionen Euro auf rund 10,2 Milliarden Euro an. Mit diesem Geld wollen wir Familien in Deutschland spürbar stärker machen. Mit gesetzlichen Leistungen, die bei den Familien ankommen, mit Mitteln zur frühkindlichen Bildung, für die Jugendarbeit, die Stärkung von Frauen, Mittel für Seniorinnen und Senioren, um den demografischen Wandel mitzugestalten und Mittel, die der Zivilgesellschaft zur Verfügung stehen und für konkrete Projekte vor Ort ankommen. Wir nehmen mit dem Haushalt wichtige Weichenstellungen vor, Zum Beispiel, indem wir Armutsrisiken von Kindern und Familien bekämpfen. Besonders häufig sind Familien von Armut bedroht, wenn Eltern alleinerziehend sind. Berufstätig zu sein und Kinder zu betreuen, ist gerade für diese Familien eine riesige Herausforderung. Und die große Mehrheit der Alleinerziehenden sind Frauen. Sie müssen wir unterstützen. Denn ich bin überzeugt, Frauen können alles. Gottverdammte Scheiße! Also ehrlich, wie kann man denn mit so einem platten Scheißspruch daherkommen? Gott, oh Gott. Frauen können die alles. Die Wiese ist grün. Der Himmel ist blau. Alles. Frauen können alles. Alles. Alles können die. Und die brauchen alles, keine Weine. Die brauchen die nicht. Alles, was sie vorher akzeptiert. Die haben ihren Staat. Die brauchen keine Weine. Die Wurst hat zwei, Frau Giffey. Sie können ihre Kinder erziehen, sie können auf eigenen Beinen stehen und beruflich ihren Weg gehen. Sie können ihre Kinder erziehen, ja, das sind ganz allein ihre. Ja, auf eigenen Beinen stehen. Während man mehr Unterstützung vom Staat will, weil man persönliche Entscheidungen trifft, die scheiße sind. Man ist selbstständig, während man Geld braucht vom Staat. Ja, Gehirn. Danke. Können alles tun, aber nichts. Ja. Also, ich bin selbstständig, während ich mehr Geld vom Staat brauche, die mir meine Selbstständigkeit ermöglicht. Meine Fresse. Ja, du kannst auf deinen eigenen Beinen stehen, die der Staat dir geschnitzt hat. Ja. Sie können sich auch aus Gewaltsituationen befreien. Aber die Rahmenbedingungen... Sie können Gewaltsituationen auch verursachen. Wie wär's denn mal damit, Franziska? Müssen stimmen. Und dafür müssen wir sorgen. Bei der Reform des Unterhaltsvorschusses, bei der jetzt nicht nur mehr nur Kinder bis 12, sondern bis sie 18 sind, unterstützt werden, haben wir schon viel für die Alleinerziehenden getan. Die Inanspruchnahme ist deutlich höher als gedacht. Und ja, wer hätte das gedacht? Die Frauen nehmen das Geld gerne. Und der Staat gibt es gerne her, aber in dem Fall, das ist der Unterhaltsvorschuss, mit anderen Worten, das muss ja zurückgezahlt werden und das nicht von den Frauen. Ich bin mit drei Bonbons in den Kindergarten gegangen und die haben die alle gegessen. Fördermittel gibt es ja genug und abgerufen werden sie nicht allzu oft. Und wenn die hier besonders betont, dass die Fördermittel auch abgerufen worden sind, dann haben die wohl besonders gutes Marketing für diese Programme gemacht. Das ist kein Fördermittel. Das ist, ich gebe euch Geld und dieses Geld, dann drehe ich mich um und gehe zu dem Kindsvater und sag, hier, du schuldest uns genau diesen Betrag, den ich dir gerade gegeben habe. Das ist das. Und da ist Vorschuss. Das ist gut so. Das zeigt, wie notwendig diese Leistung ist. Und dass es richtig war, sie zu reformieren. Ja, das ist doch vor allem eine Leistung, die die Frauen wieder mehr aus der Arbeit raushält. Ne? Und dann haben sie wieder hinterher sind zu weniger am Arbeiten und dann eine größere Lohnlücke zu beklagen. Also man macht sich die Sachen halt auch selber so. Das ist doch irgendwie Absicht. 50 Millionen Euro zusätzlich ist uns das konkret im Haushalt wert. Und das ist Geld, das bei Müttern und Vätern ankommt und ihnen wirklich weiterhilft. Und es ist... Bei Vätern. Jetzt auf einmal fällt das Wort Väter. Ne? Gut, dass sich immer mehr Väter auch mit dem Elterngeld Zeit für die Familie nehmen. 270 Millionen Euro sehen wir im Haushalt zusätzlich dafür vor. Gut investiertes Geld in partnerschaftliche Vereinbarkeit. Denn partnerschaftlich heißt, nicht nur Frauen können alles, Männer auch. Boah, ich muss kotzen. Ich habe da halt auch gerade jemand Nein gerufen. Und es ist ja... Und jetzt lachen sie alle. Du hast gesagt, nein, die können nicht alles. Außerdem, was mir dazu auffällt, ist dieses Pinke, was sie da anhat. Ne? Ist das nicht ein Geschlechterstereotyp? Also ich habe in der Istanbul-Konvention gelesen, Geschlechterstereotype führen zu Gewalt. Ich habe mich heute auch gewundert. In der Formel 1 hatten sie heute einen Hypersoft-Reifen und der war pink. Ja, markiert, weil die sind ja immer farblich abgesetzt, welche Härte die sind. Dachte ich mir auch schon, wenn da mal eine Feministin zuguckt. Ja. Keine Angst. Und Monaco hat sich auch noch über das Grid, über die Grid-Girl-Abschaffung hinweggesetzt und hat einfach Pärchen geschickt. Das sollte man die Gender-Polizei hinschicken. Ja. Klar. Das Armutsrisiko von Kindern ist nachweislich dann am geringsten, wenn beide Eltern arbeiten gehen und sich Erwerbs- und Familienarbeit nach ihren Vorstellungen aufteilen können. Dafür leistet das Elterngeld als eine der bekanntesten Unterstützungsleistungen für Familien in Deutschland einen wichtigen Beitrag. In diesem Jahr... Fuck, und dieses eines der bekanntesten bedeutet einfach nur, wir haben euer Geld auch noch einem Umfrageinstitut gegeben und die haben dann für uns rausgefunden, dass ihr vom Elterngeld schon mal gehört habt. Genau das bedeutet es, es ist noch mehr Geld zum Fenster raus. Ja, das eines der bekanntesten könnte auch einfach bedeuten, alle unsere Sachen sind irgendwie bekannt und ja, es sind doch alles eines der bekanntesten. Also Kindergeld, jetzt neu. Schau mal, wenn du Elterngeld bekommst, dann hast du das Gefühl, dass du etwas dazu bekommst. Wieso nimmt man dir erst von deinem Gehalt via Steuern Geld ab, was du danach dann wieder erhältst? Und dann sollst du dankbar dafür sein, nachdem es dir bereits weggenommen worden ist, dass man dir dann etwas zurückgibt. Sei mal nicht so anarcho-kapitalistisch. Hebel, war das doch alles noch so richtig schön, irgendwelche genauen Vorschriften irgendwie hat, wie viel Arbeitszeit du da irgendwie dann machen darfst, damit das irgendwie funktioniert. Und wenn du dann krank bist oder... oder so, dann das und das nicht erfüllst, entweder überschreitest oder unterschreitest, dann darfst du das ganze Geld zurückbezahlen. Ich meine, schau mal, ich kann bei mir auf dem Rathaus kann ich Windelpauschale ablösen. Da kriege ich 35 Euro pro Jahr für Windeln. Warum zahle ich nicht einfach weniger Steuern? Also, so, was bringt mir meine Windelpauschale? So, ich muss dann extra aufs Rathaus gehen, um mir dann 35 Euro zu holen oder was? So. Warum kann ich nicht einfach weniger zahlen? 6,67 Milliarden Euro. Und überall in Deutschland ist auch eines nötig und wird dringend gebraucht. Mehr Kita-Plätze. Und wer Vollbeschäftigung will, wir haben ja gerade über die Wirtschaftskraft des Landes gesprochen. Wer Vollbeschäftigung will, der muss für Vereinbarkeit sorgen. Und deshalb ist es richtig, hier zu investieren. Und es ist auch richtig, wenn der Bund sich hier weiter und stärker engagiert. Mit dem Sondervermögen Kinderbetreuungsausbau fließen in diesem Jahr 400 Millionen Euro in zusätzliche Kita-Plätze in Deutschland. Dazu kommen Mittel für die gute Qualität in der Kindertagesbetreuung durch die Programme Kita Plus und die Sprachkitas insgesamt. Kita Plus. Da ist auch wieder irgendeine scheiß Agentur für bezahlt worden. Wir brauchen ein neues Programm für Kindertagesstätten. Haben Sie eine originelle Idee? Kita Plus? Ja, super. Hier haben Sie Geld. Also generell da gute Lösungen mal auf kommunaler Ebene durchzusetzen mit finanzieller Hilfe vom Bund, wäre vielleicht nicht schlecht, ja, weil wir haben hier Situationen von Städten, wo sich die Kindertagesstätten bei den Müttern bewerben, bis hin zu Städten, wo die Mütter sich Jahre vor der Geburt bei den Kitas bewerben müssen für die Plätze, in Jahren voraus. Und da mal auf Bundesebene einen Ausgleich zu schaffen, genau dafür ist genau dieses Ministerium da und sie bekommen nicht mal das hin. Was Kitas angeht, habe ich mich am Wochenende belehren lassen, dass es zum Beispiel in ganz nah beieinander liegenden Orten ganz verschiedene Preisstrukturen gibt. Eschborn hat schöne große Steuereinnahmen da bei Frankfurt, da kostet es nichts. Und ein paar Orte weiter kostet es 600 Euro im Monat. Und wieder am nächsten Tag kostet es 400. Es muss auf kommunaler Ebene geregelt werden, weil... ich könnte jetzt mehrere Beispiele sagen, ja, aber es ist einfach von Stadt zu Stadt so extrem unterschiedlich. Und das hat wirklich. Ja, aber warum kann man da nicht mal Planwirtschaft machen? Genau, das wäre genau der Punkt, wo die ihre Existenz mal rechtfertigen könnte, ja, weil das ist ja alles das wird ja alles auf kommunaler Ebene geregelt. Ja, und wir reden ja hier über die Bundesbehörde. Die Bundesbehörde, die ist ja 2 Stufen über der kommunalen Ebene. Ja, und wenn die Bundesbehörde die Kommunen bedarfsgerecht unterstützen würde in ihrem Bedarf, dann wäre es super. Aber was die machen, ist, die machen das typische Programm von wegen so, ja, wir stellen einen Topf zur Verfügung und jetzt sucht ihr euch mal Partner in der privaten Wirtschaft und wenn ihr mit denen ein Projekt auflegt, dann bekommt ihr Fördergelder und sonst bekommt ihr nichts. Und da profitieren arme Städte überhaupt nicht von und Städte, die schon kein Problem haben mit der Kita-Situation, die nehmen das gar nicht wahr. Ja, und das dazu erschweren kommt ja dann noch, dass die Subvention im Endeffekt auch an die fließt, die es nicht brauchen, weil in solchen Städten, wo die Steuereinnahmen so immens hoch sind, wohnen auch nicht irgendwie die armen Leute. Ja, es ist nicht nur so, dass es dahin fließt, obwohl sie es nicht brauchen. Die rufen es gar nicht ab, weil sie es nicht benötigen. Aber wenn du eine arme Kommune hast oder mehrere arme Kommunen oder einen armen Landkreis, ja, der muss dann erstmal einen privaten Träger finden, der sagt, okay, wir können das mit dir in Public-Private Partnership machen, ja, und kannst du das realistisch darstellen mit dem Kostenmodell, was da von der Bundesbehörde vorgegeben wird? Nur dann bekommt man die Fördermittel und erst dann findet das statt. Das ist ja das Problem. Die Regeln für diese Bundesfördertöpfe, die sind so komplex, dass die auf kommunaler Ebene nicht umgesetzt werden können, wenn wir über arme Kommunen sprechen, die keinen zusätzlichen Verwaltungsaufwand schultern können. Das ist ja der Knackpunkt. Die können nicht. Denen muss man es einfach machen. Und das wird nicht gemacht. Mit über 260 Millionen Euro. Eine Frage habe ich an Sie. Kennen Sie den Film Fuck You Goethe 3? Nein. Ich will ihn auch nicht kennen. Aber ich höre die Rotoren krapfen. Was hat die gerade gesagt? Kennen Sie den Film Fuck You Goethe 3? Ich dachte, ich hätte mich verhört, weil Sie haben, glaube ich, kennen Sie den Film Fuck You Goethe 3 gesagt? Was? Wo sind wir denn verfickt nochmal angekommen, Franziska, von der Argumentationswege? Fuck You Goethe 3, ja. Jetzt schauen wir mal, was jetzt an dem Film Perle kommt. Der prämierte Kinofilm, da gab es eine Szene, da fehlten 250 Euro für den Anti-Mobbing-Workshop an der Brennpunktschule. 250 Euro. Wir setzen in diesem Jahr 20 Millionen Euro für Anti-Mobbing-Profis an deutschen Schulen ein. Und ich wette mit dir, dieses Anti-Mobbing-Geld, das wird an Schulen fließen, die kein Problem haben mit Mobbing, dann aber kleine Streitereien aufbauschen und Schüler damit tyrannisieren, dass sie jetzt grundlegende menschenverachtende Verbrechen begangen haben, weil sie ihren besten Freund einen Idioten genannt haben. Und an den Schulen, wo man es wirklich brauchen würde, wird nichts stattfinden. Das ist das, was ich persönlich vorhersage, wie das Geld verwendet wird. Ich wage sehr zu bezweifeln, dass es tatsächlich irgendwo sinnvoll verwendet wird. Ja, ich auch. Aber ich meine, ja, da sieht man mal, wie die Dame auf solche Ideen gekommen ist. Kennen Sie den Film Fuck You Goethe 3? Es sind eben keine reinen Fördermittel, sondern es ist immer daran gebunden, dass man einen Kooperationspartner der Wirtschaft hat, der dann halt ein Programm auflegt, wo dann Teile gefördert werden und andere Teile der Wirtschaftspartner irgendwie schultern soll. Ja, und deswegen ist es halt genau der Effekt. Da, wo es nicht gebraucht wird, da hast du irgendwelche Fördervereine, hast irgendwelche Schulen, die Fördervereine haben, die gute Kriegskassen haben, in Anführungszeichen. Und die können solche Programme auflegen, aus Marketinggründen. Und die armen Schulen, die es wirklich brauchen können, ja, die können es nicht. Ja, super, ne? Wir sind intensiv in den Vorbereitungen. Ich habe gerade vor ein paar Tagen die Fachkräfte besucht bei einer Fortbildung, die im Moment sich darauf vorbereiten, um im neuen Schuljahr ihre Arbeit aufzunehmen. Wir müssen mal echt mal gucken, was es da so gibt für diese Fachkräfte und in welche Richtung das gehen soll. Also ich rechne da mit dem Schlimmsten. Pflege. Pflege. Oder? Da sind sie doch alle so hinterher. Das hat ja wieder was mit Pflege zu tun oder mit Erziehung, Bildung? Ja, nee, zu den Mobbing-Leuten war das doch jetzt, oder nicht? Ach so. Und das ist gut, denn das Thema Mobbing ist ein Thema in ganz Deutschland. Und wir müssen auch vom Bund uns darum kümmern, ja, dass Schulen... Ich bin vielleicht zwischendrin auch eingeschlafen, kann sein. Das sind dieselben Leute wie immer, habe ich doch letztes Mal schon gesagt, die Sozialarbeiter und so weiter, die müssen dann eben immer die verschiedenen Töpfe angraben mit jeweils dem Schlüsselwort, was da gerade gefragt ist. Und wenn es der Kampf gegen rechts ist, dann eben das Schlüsselwort. Aber diese, was die Medienkompetenz, da konnte man dann die Kohle mit abgreifen, heute ist eben was anderes gefragt. Das im Internet. Also die 20 Millionen für Mobbing, also wenn man die verwenden würde, um eine Mauer um Berlin zu bauen, dann hätte das gut. Also. Wolltest du nicht die Berliner dafür zahlen lassen? Das war doch unser ursprünglicher Plan. Stimmt, verdammt. Können die von sich aus eine Mauer bauen? Das kann auch ruhig der Bund machen. Hauptsache eine Mauer wird gebaut. Oder Brandenburg vielleicht. Das so als Arbeitsplatzschaffungsmaßnahme für Brandenburg. Also ich bin der Meinung, wenn der ganze Bund davon profitiert, kann auch der ganze Bund bezahlen. Ja, aber ich meine, Brandenburg, da könnte man dann vielleicht auch so ein neues Industriezentrum, man könnte da die Museen bauen für die Sachen, die wir mitgenommen haben. Ich lasse das Statue, den Pergamonaltar ja nicht da. Ja. Nur weil das Museum da steht. Kinder und Jugendliche, Familien zu stärken, den will ich auch im nächsten Jahr weitergehen. Mit dem Gute-Kita-Gesetz für mehr Qualität und weniger Gebühren wird sich der Bund ab 2019 erstmals dauerhaft und verlässlich an der Verbesserung der Qualität in der Kindertagesbetreuung beteiligen. Was hast du das Gute-Kita-Gesetz oder was? Das Gute-Kita-Gesetz. Das hat man aber schon. In einfacher Sprache. Ja, und die ganzen Kinder, die nicht gut sind, die kommen dann in die Bad-Kita. Die wird dann abgespalten. So wie bei den Banken. Und an ausländische Investoren verkauft. Genau. Und wenn wir das aber erreichen wollen, gute Qualität in der Kita und in der Kindertagespflege, dann ist eines sonnenklar. Wir brauchen mehr Fachkräfte. Wir sonnenklar brauchen die Aufwertung plus. Der sozialen Berufe, bessere Arbeitsbedingungen, bessere Ausbildungsbedingungen und bessere Bezahlung. Und deshalb werden wir vom Bundesfamilienministerium im nächsten Jahr die Kirchen rausschmeißen. Eine Fachkräfteoffensive des Bundes im Bereich der Erzieherinnen und Erzieher, aber auch im Bereich der Pflegekräfte starten. Okay. Und das bereiten wir bereits in diesem Jahr vor. Aha, werden die auch mit den Tarifparteien reden und mal ein bisschen Gehaltserhöhungen machen, ja? So? Werden die das machen? Nein? Okay. Das kostet ja in die öffentliche Hand nachher noch Geld. Familien stärken, indem wir die unterstützen, die kleine Einkommen haben, die arbeiten gehen und trotzdem nicht viel haben. Wir werden den Kinderzuschlag erhöhen, für Alleinerziehende weiter öffnen und verbessern und vereinfachen. Daran arbeiten wir, weil wir wollen, dass Familien wirklich Unterstützung dabei bekommen, aufzusteigen und Kinderarmut entgegenwirken, dadurch, dass Eltern gute Arbeit haben. Wie ist es denn, wenn man Familien besser darstellen als mit Vätern? Ja. Ich verstehe auch nicht, warum muss man denn bei den Alleinstehenden, gerade bei den jungen Leuten, nur die Leute, die sofort irgendwie sich zum Werfen entscheiden, fördern? Warum kann man da nicht irgendwie geschlechtsunabhängig was tun? Dann würden sich vielleicht auch mehr Leute zusammenfinden, um Familien zu gründen. Weil, ich kenne Leute, für die käme das nicht in Frage, ein Kind zu haben, weil es einfach vom Geld her nicht passt. Oder Freunde von mir, für lange Zeit kam das nicht in Frage, bis der eine Ausbildung noch gemacht hat und dann einfach besser verdient hat. Und dann haben sie es auch gemacht. Ja, wenn die jetzt ein Kind machen und sie trennt sich von ihm und sie geht dann zum Staat, dann ist es doch in Ordnung, hat sie so Geld. Das ist ja das, was Frau Giffey möchte. Mindestens mal so. Also scheint darauf hinauszulaufen. Genug Geld ist immer relativ, ist schon klar. Ne? Und dadurch, dass der andere dann da zahlen darf, ist auch die Wahrscheinlichkeit niedriger, dass er danach irgendwie eine Anschlussverwertung findet, sozusagen, bei irgendeiner anderen Dame und weiter Steuerzahler zeugt. Das ist doch ein Irrsinn. Am Ende ist er ein Incel und dann wissen wir ja, was da passiert. Ja, da haben wir auch gleich noch was zu. Wird erst im nächsten Haushalt stehen. Also jetzt nicht in dieser Debatte, aber in den weiteren Quellen. Aber wir legen mit dem vorliegenden Einzelplan für 2018 die Basis dafür. Der Haushalt 2018 ist unsere Startrampe. Die Richtung stimmt. Wir investieren in gute, faire und aussichtsreiche Chancen für alle Kinder, damit alle Talente gefördert werden und Träume fliegen lernen, damit es jedes Kind packt. Fuck! Hörst du bitte auf mit der Scheiße? Mann, die kommt direkt aus dem Kindergarten. Das Parlament! No Child Left Behind, was ja George W. Bush irgendwann mal verkündet hat. Meinst du, sie ist aus dem Programm oder was? Entschuldigung, das ist nicht das Niveau, das ich von einem Politiker erwarte, der in so einem hohen Amt ist. Es gab jetzt es tut mir leid, dass es eine Frau ist und das hat nichts damit zu tun, dass sie eine Frau ist, aber so wie sie da redet, das würde ich auch einem Mann nicht durchgehen lassen. Das ist einfach auf einem so niedrigen Niveau. Ja, also wie die Dame das ausgedrückt hat, von ihrer Wortwahl her, hört sich das für mich so an, wie das von George W. Bush, No Child Left Behind. Ja, is our children learning, ja. Auf jeden Fall, es gab diese Woche auch wieder irgendwelche Berichte darüber, was für eine harte Linie sie doch damals gefahren hat in Neukölln und dass man sie doch nicht, dass man quasi davon jetzt noch nichts merkt, aber das würde alles noch kommen, so, weil sie eine ganz harte ist. Neukölln war eine Stadt, wo die Paketboten sich nicht mehr hintrauen. Nee, das war das Wedding, glaube ich. Oh, okay. Ja, das war Wedding, ja. Oder aus reichen Elternhäusern. Und deshalb ist es genau richtig, dass wir ab dem Jahr 2019 3.500 Millionen Euro in gute Kindertagesbetreuung und in die Fachkräfte investieren, die für ihren wichtigen Beruf mehr Anerkennung verdient haben und das klare Signal setzen. In der frühkindlichen Bildung fängt es an und wir kümmern uns um die, die sich um andere kümmern. Wir kümmern uns um die Kümmerer, egal ob sie ehrenamtlich... Damit es keinem Kind mehr so gehen muss, wie es mir mal gegangen ist. Oder in sozialen Berufen. Und wer kümmert sich um die Kümmerer der Kümmerer? Kämmerer? Darum kümmert sich mal wieder der Mobbing-Experte. Und wer mobbt eigentlich die Mobbing-Experten? Genau. Unterwegs sind. Wir investieren in starke Familien, in starke Frauen und Mütter, in Männer und Väter, die alles können, Familie und Beruf zusammen. Und ich will das nochmal unterstreichen. All das sind Investitionen in die Zukunftsfähigkeit unseres Landes. Und noch nie hat der Bund so viel investiert, wie das jetzt in diesem Jahr schon stattfindet und im nächsten Jahr auch kommt. Und es ist richtig so. Und all diejenigen, die darüber nachdenken, ob es denn gut angelegtes Geld ist, denen sage ich einen meiner Lieblingssätze. Nein, tust du nicht. Nichts, was du für Kinder tust, ist jemals verschwendet. Boah, ganz groß an. Mann, sieht nur mit den Herzen, Franziska. Franziska, mit der Gießkanne einfach Gelder rauszukippen, bringt nichts. Warum habe ich noch gerade gesagt? Wenn du es an Bedingungen knüpfst, die Kommunen nicht erfüllen können, ja, dann was soll das überhaupt bringen? Ja, dann stellst du Gelder bereit für ein Bundesprogramm, was überhaupt gar keiner in Anspruch nimmt, außer die Leute, die es nicht benötigen. Aber nochmal zu dem Budget, ne? Also diese Budgets, wir haben ja sozusagen im Wirtschaftssystem verankerte Inflation, dass solche Budgets immer zunehmen und jedes Jahr verkündet werden kann, mehr als je zuvor. Das ist ganz normal. Ja, und auch, die hat ja gerade gesagt, 10 Milliarden will sie bereitstellen im Bundeshaushalt für solche Förderungsprogramme. Ja. Diese Förderungsprogramme, die sind immer an Auflagen geknüpft. Und was passiert denn bitte mit den Geldern, wenn sie nicht abgerufen werden? Ja, was passiert da mit den Geldern? Die müssen bereitgestellt werden. Das heißt, da werden Refinanzierungsmittel geschaffen. Ja, das läuft halt, ja, das machen halt dann die Landesbanken und die Bundesbank. Die stellen dann halt bestimmte Konten zur Verfügung, wo halt Wertpapiere bereitgestellt werden für den Abruf, falls sie abgerufen werden. Nur sie werden nicht abgerufen. Aha. Und wer verdient daran nochmal genau? Die Fachkräfte. Das Geld, das wir haben, nutzen, um Menschen stark zu machen, dann sorgen wir dafür, ja, Sie und wir sorgen gemeinsam dafür, dass unser Land für zukünftige Aufgaben gut gerüstet ist. Wir geben nicht nur Geld aus, wir investieren in die Zukunft. Und so, nur so und so machen wir Deutschland spürbar stärker. Vielen Dank. Make Deutschland great again. Franziska, make Deutschland great again. Oh. Das ist doch, es tut mir leid, wir haben uns eigentlich respektlos verhalten, weil das ist Frau Doktor Giffey. Doktorin der, oh nein, nicht die, bitte. Nee, die nicht. Die ist noch schlimmer, glaube ich. Die sieht den Arm so konterkariert. Die sieht schon so aus. Esoterik-Uschis da im Bundestag zu suchen. Ja, aber ich möchte noch mal einmal ganz kurz das noch mal ansprechen, was ich gerade gesagt habe, so beiläufig. Und zwar, in unserer Niedrigzinsphase wird im Bundeshaushalt mit Geldern rumhantiert in Milliardenhöhe, die von Konten zu Konten hin und her geschoben werden, die für Programme aufgelegt werden und bereitgestellt werden, die nie abgerufen werden. Was passiert mit dem ganzen Geld? Ja, da überlegt mal. Das ist sehr viel Geld. Ja, Verwaltungsgebühren und so weiter und so fort. Beseitigt werden muss. Und dann haben Sie in Ihrem Etat einen ganz wichtigen Titel, eine Perle, wo ich der Meinung bin, dass wir eben in letzter Zeit viel zu wenig dafür getan haben, obwohl er von 30 auf über 100 Millionen angestiegen ist, was wir gut finden. Das ist das Programm Demokratie leben, was sich gegen Menschenfeindlichkeit und Rassismus einsetzt. Und wie wichtig es ist, dass wir diese Gelder brauchen, das sehen wir nicht nur neuerdings hier im Bundestag, sondern das sehen wir eben auch, wenn wir täglich in die Zeitung schauen, zum Beispiel die Echo-Verleihung, die dieses Jahr stattgefunden hat an zwei Antisemiten. Deshalb gibt es den Echo-Preis jetzt nicht mehr. Aber ich möchte auch noch mal an den arabischen Israeli erinnern, der am helllichten Tag im Prenzlauer Berg angegriffen und verprügelt wurde. Und das zeigt uns ja, dass wir diese Gelder benötigen, um dem gegenzusteuern. Und ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass die Amadeo-Antonio-Stiftung eine ausführliche Berichterstattung darüber hat. Und ich möchte diese Stiftung an dieser Stelle für ihr Engagement gegen Rassismus, Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit ganz herzlich danken. Also, hat noch jemand diese DDR-Vibes? Ja. Chris, das ist ja grauenhaft. Was ist das? Also das ist ja unglaublich, was der Herr hier sagt. Ja. Ich meine, über das Programm, worüber der Herr gerade gesagt hat, da haben wir ja schon ausgiebig drüber geredet. Und das hast du jetzt wirklich nur reingemacht, um es zu triggern. Gibst du. Ich bin noch lange nicht fertig. Ich hab hier so großartig. Guck mal, hinten die Dame, die ist nicht so begeistert, die in Schwarz mit der Brille. Da vorne, die ist voll engagiert dabei. Und da unten drunter, die in Schwarz, keine Ahnung, was die für ein Gesicht macht, die hinter der Nahles. Ich bring dich um. Ja, die hat eigentlich auch noch einen Vortrag gehalten. Die war wahrscheinlich schon in Gedanken bei ihrer eigenen Rede. Aber keine Angst, da gucken wir nicht rein. Ich spring noch mal ein bisschen. Ich muss nur gerade mich mal so ein bisschen vorbeugen, damit ich das sehen kann, was ich hier für einen Zeitcode habe. Ist so klein bei mir. Ich bin fasziniert. Die Nahles hat sich an ins Fäustchen gelacht, dass er das so gut findet von der Linken. Vom politischen Gegner aus. Das Lob kassiert. Die Nahles ist doch jetzt auch Nazi, oder? Die hat doch gesagt, wir können nicht alle aufnehmen. Ach so, ja, sowieso. Es war ja nur eine Frage der Zeit, bis sie ihre Maske fallen lässt. Der Herr Weinberg. Einfließen lassen, eine Anlaufstelle den Eltern bieten, denn ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, dass wir das Thema SGB-8-Reform möglicherweise nochmal aufrufen. Und dann noch ein letzter Punkt. Demokratiefördernd. Ja, es ist zutiefst beunruhigend, nein, es ist nicht hinnehmbar, dass ein zweijähriges jüdisches Mädchen von denen, eine jüdische Zweitklässlerin von ihren Mitschülern angepöbelt wird. Es ist auch nicht hinnehmbar, dass mitten in Berlin tatsächlich jemand, der eine Kippa trägt, bedroht wird. Es ist nicht hinnehmbar, dass die Zahlen von Links- und von Rechtsextremisten steigen. Und auch nicht hinnehmbar, dass es immer noch Salafisten gelingt, junge Menschen anzuwerben. Und deswegen ist dieses Demokratieprogramm wichtig. Zum einen, weil wir Prävention brauchen, aber auch Repression. Und da sind zwei Dinge auch für uns wichtig. Wir haben ja damals vereinbart 100 Millionen Euro für das Thema Extremismusprävention, 55 Millionen. Also mit Repression hat das überhaupt nichts zu tun, irgendwelche NGOs da irgendwie zu unterstützen, aber gut. Euro aus dem Familienministerium, aber zwei Dinge möchte ich auch ganz deutlich ansprechen. Wir wollen natürlich nicht eine Überkontrolle haben, aber wir wollen schon sehen, auch als Union dort, wo Mittel hinfließen. Was passiert mit den Mitteln und wer wird erreicht durch diese Mittel? Das ist das Erste. Und das Zweite, wir brauchen eine frühe, und ich komme wieder zu den Prinzipien der Kinder- und Jugendhilfe zurück, eine frühe, zielgenaue, bedarfsorientierte Maßnahme mit dem Programm Demokratie stärken. Und das ist der Bereich Kita und Schule. Und deswegen werden wir mit den Ländern sprechen. Und Kita. Demokratie leben in der Kita. Oh Mann. Deswegen brauchen wir eine Fachkommission mit Vertretern aus Bund und Ländern, wo wir diese präventiven Maßnahmen miteinander besprechen, wo wir auch sagen, die Länder haben ja auch eine Verantwortung. Das Spiel, der Bund übernimmt das dann mit finanziellen Möglichkeiten und die Länder ziehen sich raus. Wird es nicht geben, sondern wir sagen ganz deutlich, wir müssen die Kinder dort erreichen, wo sie gefährdet sind von diesen Extremisten. Und das ist die Schule und das ist die Kita und deswegen muss... Die Kinder sind von den Extremisten gefährdet in der Kita. Wie viele Kinder haben sich eigentlich so in letzter Zeit irgendwie an Anschlägen beteiligt? Ich kann mich an die eine erinnern, die den Polizisten niedergestochen hat, aber das war ja auch eher schon ein Teenager und nicht mehr Kita. Ja, ich glaube, die war 12 oder so. Oh. Also sie war auf jeden Fall nicht mehr in der Kita. War die nicht 15? Oder so, sowas in dem Dreh auf jeden Fall. Ja, finde ich aber gut, dass er das mal abfragt, sozusagen die ja, Erfolge. Aber wir hatten das ja sogar schon in Gesetzesform von der Frau Schröder damals. Diese Geschichte, dass die auf ihre Rechtsstaatlichkeit überprüft werden sollen, bevor die Geld kriegen. Und das hat die Schwesig ja mit als erstes während ihrer Zeit wieder kassiert. Ja, ich meine jetzt mehr aber auch so eine Erfolgskontrolle. Ich meine, wenn er sagt zum Beispiel, dass wir ein zunehmendes Problem mit Rechts hätten oder so, ja, dann kann man mal fragen, ist das jetzt trotz oder wegen der Förderung? Ich will jetzt mal des Teufels Advokat spielen. Wie misst du denn die Wirksamkeit vom Doppeleinhorn? Ja, keine Ahnung. Also mit der Aussage, dass es zunehmen würde, konterkariert er eigentlich ein bisschen den Sinn jedenfalls von dem, was er da, von diesen ganzen Geldern. Und der Chat korrigiert mich gerade. Es gab noch diesen. Sagen hier, sie haben 100 Millionen Euro reingebuttert und es hat trotzdem zugenommen. Nicht so ganz erfolgreich, ja? Muss man noch mehr Geld reintun? Da waren wir wohl noch nicht. Hat man sich wohl noch zu sehr zurückgehalten. Die Demokratie noch nicht genug gelebt. Zumindest wäre es auf jeden Fall gut, wenn wir so ein paar positive Ergebnisse vorweisen könnten, um die Leute zu überzeugen. Das hilft immer ein bisschen besser als einfach nur so ein Geschwaller. Richtige Demokratie wurde noch nie versucht. Achso, ja. Okay. Ja, Ekin Dirigis. Arme Kinder finden in ihren Reden überhaupt nicht statt. Sie können das natürlich nicht, weil dazu müssen Sie das alles auch mal zusammendenken, um wirklich Armut in diesem Land zu bekämpfen. Was machen Sie stattdessen? Sie verteidigen tatsächlich Kinderbaugeld. Ja, glauben Sie denn wirklich, dass mit dem Kinderbaugeld eine einzige alleinerziehende Mutter einen bezahlbaren Mietwohnraum in den Städten finden wird? Glauben Sie denn wirklich, dass Sie damit eine einzige Familie aus dem Familienarmut rausholen werden? Sie werden nur die Bauindustrie fördern. Ist das Ihre Antwort auf Familienpolitik, Frau Ministerin? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das Wichtige kommt jetzt gleich. Und dann kommen wir zu dem Unterhaltsvorschuss. Ja, das Gesetz war richtig. Das hat erst mal aufgezeigt, wo es hier die Schwächen gibt. Warum wir das Geld auch in die Hand nehmen müssen. Aber gleichzeitig haben wir mit beschlossen, dass wir hier auch Kinderrechte durchsetzen, nämlich bei den säumigen Eltern das Geld wieder zurückzuholen, weil es eben auch ein Anspruch des Kindes ist. Diese Zahlen gehen zurück. Also, es ist, als ob das gehört, dass sich der Staat das Geld wiederholt von den Vätern. In den meisten Fällen sind es ja die Väter, ist Kinderrechte. Achso, ja. Ja, macht Sinn, oder? Ich finde es. Also, ich muss dazu direkt mal einhaken. das heißt nicht Kinderbaugeld, sondern Baukindergeld, aber gut. Und dann ist es halt auch eine Sache, wo sie in ihrer Kritik gar nicht mal so falsch liegt. Und zwar, es hilft nur privilegierten Leuten, weil das ist halt auch wieder so eine Sache, ja, wenn man viel Steuern zahlt, dann kann man da Steuern sich anrechnen lassen. Und ja, wer nicht viel verdient, zahlt nicht viele Steuern und deswegen hat er nichts davon. Also grundsätzlich ist sie nicht so total falsch, aber sie sagt es nicht mal richtig. Jetzt haben wir noch den Herrn von der AfD zum Thema Demokratie leben. Vielmals um Entschuldigung. Ich bin vielmals um Entschuldigung. Als nächstes für die Fraktion der AfD bin ich wirklich die Verwechslung zu entschuldigen, der Kollege Thomas Erhorn. Herr Präsident, meine Damen und Herren, sehr geehrte Frau Ministerin Giffey, wir haben Ihnen unlängst in der letzten Ausschusssitzung durchaus gut zugehört, als Sie davon berichteten, dass es ein Projekt gibt, welches Ihnen ganz besonders am Herzen liegt und welches Sie auch künftig in besonderer Weise fördern und auch ausbauen wollen. Das Projekt Bündnis Demokratie leben. Ein Projekt also, für welches im Haushalt 115,5 Millionen Euro eingeplant werden. So ist es vermutlich auch zu erklären, dass eine Integrationsbeauftragte meiner Heimatstadt Celle, die im Übrigen... Was meinst du? Hat sich da vorher einer die Mehrwertsteuer rausgerechnet, ja? ...hoffnungslos pleite ist, sich unlängst die Folgen dieses 115... So. Äußerte. Sie sagte, im Rahmen von Demokratie leben könne man zurzeit gar nicht genug neue Projekte ins Leben rufen, da die Mittel hierfür fast grenzenlos sind und das Geld praktisch auf der Straße liegt dafür. Grund genug, sich einmal anzusehen, was sich eigentlich hinter diesen Projekten verbirgt, über denen unser Steuergeld wie mit dem Füllhorn ausgeschüttet wird. So fördert Demokratieleben zum Beispiel die Naturfreunde Deutschland, die sich laut ihrer Satzung dem demokratischen Sozialismus verpflichtet fühlen. Dem demokratischen Sozialismus, jawohl. So kann man Demokratieleben natürlich auch verstehen. Auch die weiteren Projekte haben mit Demokratie im üblichen Sinne, ehrlich gesagt, eher wenig zu tun. So fließt das Geld unserer Steuerzahler zum Beispiel auch direkt in die Kassen diverser Islamverbände, zum Beispiel auch DITIB, dessen Vorsitzender des Moscheevereins in Hamburg postet: Demokratie ist für uns nicht bindend, uns bindet der Koran. Zitat Ende. Gefördert wird NEMO, das Bündnis Reichtum umverteilen. Ja, umverteilen, das kommt uns auch irgendwie bekannt vor. Gefördert wird UFUG. UFUG will den aufgeregten Debatten über Parallelgesellschaften und eine angebliche Islamisierung mutig entgegentreten. Ich nehme an, weil wir ja alle wissen, dass es in großen deutschen Städten gar keine Parallelgesellschaften gibt. Und dann... Wie könnte das fehlen? Gefühlte 75 Projekte, die sich mit dem allgegenwärtigen Kampf gegen rechts befassen. Inzwischen ein Kampf gegen alles, was nicht explizit links ist, meine Damen und Herren. Und nicht selten durchgeführt von Organisationen, die den Boden der Rechtsstaatlichkeit schon lange verlassen haben. Aber seit Abschaffung der Extremismusklausel muss man sich in diesem Land ja auch nicht mehr zu den Prinzipien unseres Rechtsstaates bekennen, um mit Millionenbeträgen gepampert zu werden. Es reicht, wenn man die richtige Gesinnung hat. Und die muss auch nicht unbedingt demokratisch sein, sie muss nur links genug sein. Wir haben jetzt noch einen letzten Satz, Herr Kollege. Und so ist aus dem Kampf gegen rechts längst ein Kampf gegen die Wiederherstellung des Rechts geworden. Aus der Bedeutung des Wortes Demokratie wird langsam eine Farce, und aus Volksvertretern eine politische Klasse, die offenbar inzwischen bereit ist, die Steuergelder ihrer Bürger zu veruntreuen, um missliebige Meinungen zu unterdrücken und politische Gegner zu bekämpfen. Wir fordern die sofortige ersatzlose Streichung dieser Mittel. Überzogen. Dankeschön. So, und nun, lieber Kollege Sönke-Rix, nun erteile ich Ihnen das Wort für die SPD-Fraktion. Was hat die FDP zu dem Ding gesagt? Vielen Dank, Herr Präsident. Ja, die FDP hat einmal gesagt, dass man, dass an vielen Stellen da irgendwie Geld verloren geht, also irgendwelche Sachen, wo man Forderungen eigentlich hätte, aber die nicht erfüllt werden, so nach dem Motto, ach, ihr habt zu viel gekriegt oder so, ach ja, behaltet das mal und so. Und das war das der erste Redebeitrag. Der zweite Redebeitrag war nur familienpolitisch, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, war jetzt auch nicht unbedingt falsch, beides, aber jetzt kein Mucks zum Demokratieleben, hat mich auch sehr geärgert, auf jeden Fall. Ja, also es tut einem wirklich in der Seele weh, wenn man den Herrn hier reden hört und ja, also bis auf die letzten Sätze, die er gesagt hat, sagt er ja nichts, was so komplett falsch ist. Ja, im Chat. Die letzten Sätze waren auch nicht komplett falsch, also. Macht recht, ja, und wir haben das ja auch auseinandergenommen und es ist einfach. Es sind 100 Millionen Euro, die in solche Projekte fließen, die überhaupt gar keinen messbaren Mehrwert für irgendwas. Ja, und vor allen Dingen ist es teilweise Bullshit. Die werden leider zu Recht kritisiert, ja. Die werden auch parteipolitisch ausgenutzt, leider. Die werden auch gegen die AfD ausgenutzt, ja. Also ich meine, kein Support für die AfD, aber ich meine, das ist ja einfach mal so. Und ja, aber weißt, gerade der Punkt mit dem... Dass kein anderer, auch die FDP, halt nur sagt, ja gut, das Geld ist da und jetzt ist es nicht mehr da und schade, aber wir haben ja noch genug Geld. Ich meine, so haben sie es jetzt nicht gesagt. Da die Leute hier angegriffen werden, ist es klar, dass sie sich darüber aufregen. Aber ich finde es wirklich schade, weil es ja so offensichtlich ist, was da passiert, dass sich da kein anderer mal zu Wort meldet, auch von den anderen Parteien, weil der Wind weht jetzt gerade in die eine Richtung, ja, und wer weiß, gegen welche Parteien das als nächstes dann weht. Ja, also gerade auch der Punkt mit dem Umverteilen, das ist halt ein Schlagwort wie Remigration aus einem bestimmten politischen Lager. Ja. Und dass Demokratie Leben für Umverteilungskampagne Geld erhält, finde ich halt fragwürdig, weil die werden ja auch der IB kein Geld geben. So. Nee. Und ich kann da nur irgendwie den Kopf schütteln, gerade bei Umverteilen. Das ist links außen so richtig. Umverteilen ist aber Liebe, Ebel. Und ja. IB ist Hass. Weißt du, Bewegungsstiftung, Attac etc., das ist alles sehr weit links. Das sind so Leute, die Venezuela gefeiert haben. So. Ja, da, wo keiner hinguckt, so genau. Oder SPD oder so, da sitzen auch so Leute rum. Das dann eben, unterstützen das dann eben. Dann stellen wir nicht so an, Willi, und dann guckt der Willi eben weg. Ja, apropos SPD, den letzten Herrn habe ich jetzt hier noch, der hat auch noch was dazu zu sagen. Präsident, Ihnen sei der Fehler besonders als Schleswig-Holsteiner jetzt zu verzeihen. Ich hoffe, Sie haben mich nicht aus Versehen der falschen. Es war keine Absicht. Es war keine Absicht. Das wissen wir untereinander. Vielen Dank, dass ich jetzt zu meiner Rede kommen kann. Vielleicht drei Sätze vorweg. Das erste. Im Namen der SPD-Fraktion und ich glaube auch im Namen der allermeisten Kolleginnen und Kollegen danke ich zunächst erstmal allen, die sich zivilgesellschaftlich für Demokratie und gegen Extremismus engagieren. Denen in der katholischen und in der evangelischen Kirche, denen in Gewerkschaften, denen bei der Antonio-Amadeo-Stiftung und all denen kleinen gesellschaftlichen Gruppen vor Ort und überall, die diese Fördermittel auch dringend brauchen. Und wenn es so ist, dass aktuell sehr viel Geld da ist, dann ist das gut so, dann ist das richtig so und dann ist es eine Antwort auf eine gesellschaftliche Entwicklung und bitter nötig, liebe Kolleginnen und Kollegen. SPD kann weg, würde ich sagen. Ja. Meine Güte. Ich wünsche ja wirklich niemandem, dass er seinen Job verliert, weil die Fördergelder gestrichen werden. Aber bitte, was? Sönke-Rix, meine Güte. Jetzt noch eine Nachricht. Wir sind hier heute in einer Grundschule in Pirne. Und wir haben heute hier gesprochen mit Kindern, die hier in die Grundschule gehen, die sich dafür einsetzen, Lösungen zu finden, wenn Kinder zum Beispiel auch mal Streit haben oder ein Problem haben. Und das sind die Anfänge dafür, dass ganz junge Menschen sich schon engagieren für ein friedliches Zusammenleben und letztendlich für Demokratie. Und das ist auch der Anlass, warum wir heute hier sind. Wir haben nämlich vom Bundesministerium ein Förderprogramm, das heißt Demokratie leben. Das fördert in Deutschland über 600 Projekte und über 3000 einzelne Aktionen, die sich für Demokratie und Vielfalt und eine tolerante Gesellschaft einsetzen. Und dieses Programm, das ist mit über 100 Millionen im Jahr ausgestattet und es sollte eigentlich im nächsten Jahr auslaufen. Und wir haben uns entschieden, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass das Programm Demokratie leben verstetigt wird und weitergehen kann. Und deshalb haben wir es entfristet. Es wird also länger gehen als bis Ende 2019. Und damit können wir ganz, ganz viele engagierte Akteure aus der Zivilgesellschaft, die sagen, wir wollen uns für Demokratie in Deutschland einsetzen, auch weiter fördern, auch nach 2019. Und das mit über 100 Millionen im Jahr. Und das ist ein gutes Signal. Und das haben wir heute hier in Pirna bekannt gegeben. Ja, also Kinder sind medial so geil. Die sind so toll. Die eine macht irgendwas total anderes, die andere guckt die einfach nur total entsetzt an die ganze Zeit. So, was? Die was? Stimme, redest du grade? Die Stimme ist so unglaublich seicht. Ich habe das Gefühl, dass mein Hirn schmilzt. So. Also wirklich, das ist so eine Valium-Stimme aus der Behindertenwerkstatt. Ja, so, Mutti, das ist total lieb von dir. Ja, war. Also, nein, ich meine jetzt nicht viel speziell, aber diese Stimme einfach, das ist, wow. Ich muss auch sagen, wo sie gesagt hat, wir haben heute mit Kindern geredet, habe ich mir gedacht, okay, stellen jetzt Kindern Fragen und Kinder Antworten? Interessant, aber nein, bla, Franziska. Ja, die setzen sich da auch schon für Demokratie ein. So früh geht das schon los. Ja, das ist ja hier auch so eine Ausgeburt der Amadeo und Schöne Stiftung des Bildhauer News. Da haben wir ja auch schon so einige Artikel gefunden über Personen, die teilweise hier bei uns auch schon mal im Stream gewesen sind als Gast. Und jetzt haben sie sich hier die Incels vorgenommen, weil das ist natürlich klar, da ist irgendwas, wo die Leute behaupten, das wären Rechte. Und das steht dann irgendwo in der Zeitung und deswegen muss man natürlich bei Bildhauer jetzt hier so einen Artikel drüber machen. Und ja, es ist genauso gut, wie man sich das vorstellt. Es wird hier halt wieder alles zusammengeworfen. Man will halt wieder hier die ganzen Männerrechtler und alles, ist halt alles eins. Ist alles eins, alles Frauenhasser, führt alles zum Tod und so. Und dieses Posting hier haben sie natürlich auch, wo wir ja noch nicht wissen, ob das überhaupt authentisch ist, aber laut den Leuten hier von der Amadeo und Toni Stiftung ist es auf jeden Fall alles wahr mit diesem Supreme Gentleman-Meme da drin. Also ich habe da halt so meine Zweifel. Ja, also wirklich, das Supreme Gentleman-Meme ist da drin und er bezeichnet sich als, er will mit Sergeant Forchan sprechen. Also das kann man doch wirklich nicht ernst nehmen. Ich meine, okay, vielleicht war die Person irgendwie psychisch gestört, aber dieses ganze Meme von Incels, was wir ja auch mal hatten, Incel heißt Involuntary Celibate, also Leute, die, ohne dass sie es wollen, ein Zölibat leben, ja, also sie würden gerne mit Frauen, aber sie können nicht, ja, und deswegen sind sie frustriert und deswegen machen die halt solche Sachen. Es gab jetzt in Amerika machen die halt solche Sachen. Ja, da muss ich ja schon mal eingreifen hier eigentlich, weil das ist ja auch dieses Ding. Die haben ja noch dieses Beispiel von dem Typen und die haben Elliot Rodger und das ist alles, was sie haben. Also ja, aber sie haben mir nicht erzählen, dass es nur zwei solche Leute gibt auf der Welt in den letzten Jahren. Es gab gerade in Amerika jetzt mehrere Fälle, wo halt diese, also natürlich ist das total konstruiert. Da will ich dir gar nicht widersprechen. Ja, aber die haben halt dieses Incel-Meme jetzt auf mehrere andere Leute halt auch projiziert. Da gab es beispielsweise in Texas jemanden, der ist bei 30 Grad im Schatten, ist der mit einem Mantel, mit einer Shotgun im Mantel in die Schule reinmarschiert und hat halt mehrere Leute umgebracht. Unter anderem als erstes ein Mädel, was halt ihn rejected hat und was sich halt über ihn lustig gemacht hat und so weiter und so fort. Und da ist halt dieses Incel-Meme auch weiter propagiert worden. Und das habe ich auch gehört, das sage ich nur, weil im amerikanischen Raum ist halt dieses Incel-Meme mittlerweile etabliert. Ja, das ist absoluter Blödsinn, aber die haben das jetzt einfach geschluckt. Und daraus resultiert, glaube ich, das hier auch, weil hier wird einfach der absolute Strohmann kreiert. Hier stehen wirklich Sachen drin. Ich muss mal ganz kurz was runterscrollen. Hier beispielsweise, seit kurzer Zeit wird in dieser frauenhassenden Blase ein Statement mit Forderungen verbreitet. Jeder Mensch sollte einen sexuellen Marktwert haben. Er sollte ihn bekommen, der über seine Date-Möglichkeiten bestimmt. Frauen sollen kein Make-up mehr tragen. Bla, bla, bla. Es wird ja einfach ein absoluter Strohmann aufgebaut, weil wieder aus Amerika übersetzt, ja, die regen sich da gerade großartig drüber auf. Also das Hauptproblem ist ja halt sowas wie Rechte der Väter. Das ist hier verbunden mit dem Kram. Mit Leuten, die keinen Sex haben. Väter. Oder Pick-up-Artists. Ja, nicht nur mit denen, genau, auch mit Pick-up-Artists, sogenanntem Antifeminismus und MeToo. Also alles mal untereinander gerührt, was irgendwie Mann im Titel hat. Ja, und natürlich ist es auch alles alt-right und ja, also. Hass-Communities als Einstieg in die alt-right, ja. Also ich finde das auch schon extrem, was macht auf mich aber auch den Eindruck, dass die extrem Schiss haben. Also das vor allen Dingen signalisiert. Nee, die blasen die Strohmänner auf, weil sie genau wissen, dass andere davor Schiss haben. Damit sie dann wiederum eine Möglichkeit haben, ihren Job zu haben. Ja. Nur jeder, der dahinter guckt, irgendwie einmal Holler dann Schiss hat und sich informiert. Ja, aber wer tut das? Wenn die Annetta doch sagt, das stimmt alles. Der Artikel hier gibt einfach die ganzen Stereotype wieder, die gerade in Amerika großartig aufgeblasen werden. Unter anderem, ich meine, der Artikel an sich ist auch wieder total schlecht. Es werden einfach Memes teilweise total falsch interpretiert. Ja, es wird hier über die Red Pill gesprochen, die ja, ich sag mal, es gibt ja beispielsweise die Red Pill Dokumentation über Männerrechte und über Väterrechte und solche Sachen. Aber hier wird beispielsweise über die sogenannte Black Pill gesprochen. Und da gab es ja beispielsweise die Candace Black Pill, die diesen Namen hatte. Und das ist halt eine. Ja, also es werden hier einfach Sachen miteinander vermischt. Ich will der Autorin hier gar keine mangelnden Sprachverständnisse vorwerfen. Nee, ich aber auch nicht. Ich teilweise liest sich das hier so wie irgendwie Google Translate. Entweder sind die komplett unfähig oder halt eben probieren das halt eben absichtlich, weil ich meine, ne, das ist aber die Amateur-Stiftung, das ist Demokratie leben hier. Und wenn du dann mit deiner NGO für Väterrechte oder so da irgendwie bei den Politikern aufschlägst, dann sagen die auch danke Amateur-Stiftung, dass du uns gewarnt hast von den bösen Radikalen, die keinen Sex haben oder was weiß ich nicht was. Also es ist absoluter Wahnsinn eigentlich. Also nur noch mal so zum Thema die Danke Amadeo-Antonio-Stiftung. Also Konzept. Ich denke mal, während des wichtigen Spiels bei der WM werden die das N von NGO bei der Amadeo-Antonio-Stiftung einfach abmontieren und im Keller verschwinden lassen. Ja, ach, da haben doch die meisten Leute keine Ahnung von. Das brauchen sie gar nicht. Ja, leider. Machen. Leider. Ja, und hier habe ich jetzt noch mal so ein Beispiel. Russland ist doch sowieso schon maskulin genug, oder? Das ist auch ein Beispiel von dieser Woche hier sogar. Da hat sich jetzt einer umgebracht, weil er von seiner Ex-Freundin hat ihn mit Säure überkippt und deswegen ist er jetzt schwerbehindert gewesen und wollte nicht mehr leben, ist nach Belgien gefahren, hat sich Sterbehilfe geholt. Und sie hat ihm Säure übergekippt und gesagt, wenn ich dich nicht haben kann, soll ich keiner haben. Aber ja, die Männer. Die Männer, und die vor allem, wir waren schon lange aus der Beziehung raus. Also sie hat ihn bis aufs Blut gestalkt und so weiter und so fort. Und der Depp hat irgendwann die Tür aufgemacht, offensichtlich, und sie für eine Nacht reingelassen. Und am nächsten Morgen hat sie ihn mit der Säure überkippt, als er nackt im Bett lag. Und als er sein Gesicht gesehen hat zum ersten Mal, kurz vor den ersten Operationen, hat er gesagt, tötet mich. Nur mal. Ja, toxische Maskulinität nehme ich an. Selber schuld oder so. Aus irgendeinem Grund wird er schon selber schuld sein. Und hier habe ich noch ein bisschen toxische Maskulinität, nämlich hier so Incels, die deswegen Incels sind, weil ja der Markt quasi getippt ist, insofern, dass es Polygamie gibt. und halt eben, ja, mehrere Frauen halt auf eine kleine Gruppe von Männern kommen und ja, die restlichen sich dann irgendwie anders beschäftigen müssen. Ja, es ist ja auch immer ein relativ starker Indikator für die Möglichkeit von einem Bürgerkrieg, dass eben Polygamie erlaubt ist, weil das generell zu sozialer Instabilität führt. Wenn du dann auch noch eine Youth-Bulk hast, also dass du viele Junge hast, dann macht es schon Instabilität von alleine. Lass noch Armut dazukommen oder eine schlechte Ernte und zack hast du Rebellengruppen. Also geht relativ fix. Und Polygamie ist halt ein Hauptunruhestifter oder halt eine starke Säule. Also nicht hauptsächlich, aber eine starke Säule im Unruhestiften in einem Land. Ich könnte es jetzt eigentlich nochmal machen, das bitte. Was? Nein. Oh. Ja, ich meine, das ist doch völlig klar, dass wenn ich meine, das geht ja auch immer mit materiellem Reichtum zusammen in den Gesellschaften, wo das passiert. Ja. Bis hast du Geld, kannst du dir Frauen leisten. Und so ist da die Schere so weit offen im Endeffekt. Ist doch kein Wunder, dass sowas passiert. Und das, ja, ich glaube, wenn es andersrum wäre, wäre es nicht viel anders, ja. Wenn Frauen darum kämpfen müssten. Ja, 200 Jahre Karl Marx. Dazu wollte ich euch dieses Statement von unserer Justizministerin nicht vorenthalten. Jenny also von Westphalen ist ja eine sehr beeindruckende. Dass sie, also sie löst Anne Wizorek bei den toten Augen von Berlin bald ab, glaube ich. Westphalen ist ja eine sehr beeindruckende Persönlichkeit, eine sehr beeindruckende Trierer Persönlichkeit. Sie war wie. Das wird Frau Bouvier deutlich besser beschreiben können als ich, aber sie war ja wohl diejenige in Trier, die Frau, die im Grunde genommen alle heiratsfähigen Trierer Männer gerne heiraten wollten. Und sie hat sich für Karl Marx entschieden, für diesen sehr sperrigen Charakter, für diesen ungewöhnlichen, fokussierten, zielorientierten, unbequemen Menschen. Und sie hat wohl auch viel dazu beigetragen, dass er diesen Erfolg haben könnte. Man sagt ja auch, dass einige der Schriften möglicherweise sogar von ihr sind. Aber gleichzeitig. Same as this trans. You heard it here first. Schön alles umdeuten. Irgendwas könnte vielleicht Wikingerinnen mit großem Anteil an römische Legionärinnen. Alles wird auf einmal möglich. Frauen können alles sein. Ja. Träum deinen Traum. Kaline Lass Marx. Dein Kinderherz niemals erlöschen. Ja. Marx war Frau. Deutsche Politik 2018. Das ja, könnte sein, auch wissen, wer weiß. Sowas mal wieder in der Kirche stattfinden kann. Moment mal, mo. Nach dem, was ich da sehe, ist das die Basilika in Trier. Das ist das römische, sozusagen der Orden, in dem das römische Recht gesprochen wurde. Ist, glaube ich, inzwischen leider eine evangelische Kirche. Aber grundsätzlich haben die Römer vernünftige Zwecke hingestellt. An dem Hintergrund erkennst du die Kirche. Oh Gott. Nee, da hing doch gerade hier so ein dicker Jesus da von oben runter. Ach so, stimmt. Ja. Aber ich war irgendwie vor 2 Jahren da in der Basilika. Deswegen würde ich sagen, das ist die Basilika. Aber ich kann mich auch irren und es ist der Dom, aber der war, glaube ich, prunkvoller. Im Grunde genommen alle heiratsfähigen Trierer Männer gerne heiraten wollten und sie hat sich für Karl Marx entschieden, für diesen sehr sperrigen Charakter, für diesen ungewöhnlichen, fokussierten, zielorientierten, unbequemen Menschen. Und sie hat wohl auch viel dazu beigetragen, dass er diesen Erfolg haben könnte. Man sagt ja auch, dass einige der Schriften möglicherweise sogar von ihr sind. Aber gleichzeitig zu dieser großen Liebe, die die beiden wohl verband, hat er diese langjährigen, also zumindest dieses eine langjährige Verhältnis, vielleicht gab es noch mehr, bestimmt, keine Ahnung, woraus auch ein Kind entstanden ist und so weiter. Also diese, klar, das Verhältnis von Karl Marx zu den Frauen ist ein schillerndes, ich würde es mal so sagen. Also wir feiern ja dieses Jahr auch 100 Jahre Frauenwahlrecht. Das ist ja auch ein wichtiges Jubiläum. Und wenn man sich das vor Augen führt, die letzten 100 Jahre, ich komme jetzt ein bisschen weg von Karl Marx, aber dass bis in die 70er Jahre in Deutschland die Männer den Frauen noch alle möglichen Vorschriften machen konnten, dass sie keine eigenen Konten dann eröffnen konnten, wenn die Männer das verboten haben, Berufstätigkeit konnte verboten werden, solche Dinge bis ja, in relativ kurze Zeit von hier aus gesehen. Also was hat denn bitte das mit Karl Marx zu tun? Hallo? Einfach alles. Ja, weil Karl Marx war ja voll der Feminist. Ja, klar. Genau. Und vor allen Dingen, ja, du kannst dann wählen gehen und es gibt nur eine Partei, ist auch viel einfacher so. In die SPD eingetreten, bei den Jusos aktiv gewesen. Dort war natürlich Karl Marx immer Thema. Wir haben uns dann Wochenendseminare irgendwo in irgendwelchen Jugendherbergen gegönnt zu den Themen. Aber mich hat damals tatsächlich gewundert, wie wenig präsent Karl Marx in der Stadt war und auch wie vehement. Entschuldigung, mal ganz kurz. Vehement. Aber früher, wo ihr in der Jugendherberge wart, habt ihr da auch irgendwie abends mit euren Leuten, mit denen ihr da war, über Karl Marx debattiert? Schon in der Jugendherberge? Also das ist mir noch nicht vorgekommen. Nee. Ah. Warst du wohl noch nicht in den richtigen Jugendherbergen. Ja, aber demnächst gibt es da bestimmt ganz tolle Mobbing-Coaches, da lernt man dann viel über Karl Marx. Ich meine, über Karl Marx debattiert man über billigen Wein, aber nicht über irgendwie am Jugendlagerfeuer irgendwie, klar. Wow. Doch, wenn du so bewegt bist wie die Bali, dann machst du das schon in dem Alter, statt vernünftiger Sachen. Ja, aber von wegen Karl Marx und Diskriminierung, hat er denn nicht irgendwie erfunden, dass die Frau jetzt die Frau und Mann das erste Unterdrückungsverhältnis bilden oder so? Ja, schon. Also das generell Familie ist genau. Begründet im historischen Materialismus der Ursprungsort von allem, was böse ist, weil du musst auf die gesamte Welt mit einem komplett anderen Blickwinkel schauen und dann sieht alles anders aus und das ist gut, was links ist. Hashtag historischer Marxismus, nee, Materialismus. Nein, ich stelle mir halt vor, wie er in der Hölle jetzt so einen Tag frei hat von der schweren Arbeit, die er sonst leisten muss, ja, und sie lassen ihn das gucken und er denkt sich, warum redet die Alte ständig über meine Frau? Ich habe Jubiläum. Alte, hallo. Weißt du, einmal einen Tag keine Steine schleppen und einmal irgendwie was für mich und du redest über meine Alte. Warum? Und ich meine, vielleicht bin ich ja einfach westlich biased, als Westdeutscher biased und kann das nicht so ganz nachvollziehen. Vielleicht war die Dame ja in der DDR früher im Pfadfinderlager und da kann ich mir schon vorstellen, dass man da Marx rezitiert hat oder was auch immer. Aber wollen wir das? Nicht, ne? Wollen wir das? Wollen wir das? Wirklich? Wollen wir das? Gegenüber seiner Person mir damals als junger Mensch zu sein schien. Denn die Differenzierung, die ja hier deutlich geworden ist, sowohl bei der Ministerpräsidentin als auch bei Präsident Juncker, die lag für mich so auf der Hand. Und die historische Leistung, die Karl Marx ja nicht abzusprechen ist, differenziert zu würdigen, das kam mir damals noch zu kurz. Aber ich glaube, sowohl die Stadt als auch die Region hat große Schritte gemacht, sonst wären diese vier Ausstellungen ja heute auch nicht möglich. Und ich bin auch sehr froh, dass dieses ganze Jubiläum in einem sehr differenzierten Licht stattfindet. Es ist keine Jubelfeier, es ist aber auch kein Verdammen. Es ist viel Lernen und damit auch Anerkennen. Ja, ich finde hier unser Hörer, wer war das? Karl der Hammer hat eine sehr schöne Idee, das dann bei Hitlers, irgendwie, was weiß ich, beim 100. Jahrestag von Hitlers Bezwingung dann auch nur, ja, die Eva Braun war schon eine vielseitige Frau. Und manche haben gesagt, dass die Operation Barbarossa von ihr geplant sein wurde. Ja, würde ich auch sagen. Also ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, der Hintergrund von der Katharina Barley, weil der Hintergrund ist mir ja total egal, aber das hat sich gerade halt irgendwie so angehört, als ob die in so einem DDR-Jugendpfadfinderlager groß geworden ist. Sie ist in Köln aufgewachsen. Ja, sie ist nicht aus also da frage ich mich mal, wo hat die denn bitte im Pfadfinder, also in der Jugendherberge? Ja, weißt, ich kenne solche Leute auch aus Hannover, die irgendwie bei den Falken waren mit 16 oder so und die gehen dann auch irgendwo. Wo hat die denn bitte die Marx rezitiert? Also was sind das für Verhältnisse? Verdammt, ja, das gibt's. Ja gut, aber da will ich mal relativieren. Zu meiner Oberstufenzeit waren solche Gespräche durchaus schon auch an der Tagesordnung, wenn man denn mal auf solche Themen gekommen ist. Da gab es auch böse Streit. Oberstufe, ja, und auch später, wenn man betrunken ist mit billigem Wein, ja, dann kann man über Marx reden, aber doch nicht irgendwie. Also Jugendherberge empfinden, also ich meine Jugendherberge, würde ich jetzt mal sagen, vor 18. Ja, und hat sich jemand von euch, bevor er 18 war, ernsthaft irgendwie mit Marxismus oder anderen politischen Formen auseinandergesetzt? Ja, das schon. Und ich erkläre dieses Thema jetzt beendet. Lass uns mal weitermachen. Ich finde das nur wirklich schockierend, dass sie das einfach so von sich gibt. Und naja. Ich bin nur zu der Wahl. Also egal, was der jetzt da wirklich gesagt hat, aber Politiker, die dauernd ihre Sätze anfangen mit "Ich glaube", die nerven mich irgendwie. Ja, aber in der Kirche darfst du das. Ja, das ist auch Kirche. Fußball auch. Apropos Kirche hier, das war von mir einfach nur, ich fand die Schlagzeile und das passende Foto darunter einfach schön. Vor allen Dingen weiß ich auch genau, was in dem seinem Kopf gerade vorgeht. Da grasiert nämlich gerade der Gedanke, der habe ich jetzt aber gezeigt, Leute mit Kopftuch sind keine, wie hat die Dings gesagt, Taugenichtse. Aber wo ich mir dann wieder denke, Alter, du bist Pfarrer. Also insofern Schuss nach hinten losgegangen, würde ich sagen. Aber dieses selbstzufriedene Gesicht, das ist eigentlich so ein gutes, sehr ein gutes Symbolgesicht so für diese merkwürdige angebliche Mehrheit, die irgendwie alles scheiße findet, was nicht aus dem Mund von irgendwelchen gebügelten Politikern oder Medienleuten kommt. Ja, ich weiß Bescheid. Redet ihr nur. Das war von Price, oder? Nö. Ja, wir haben über EU-Finanzierung aus Versehens Terrorgruppen in Palästina unterstützt, weil wir das hin und wieder machen. Wenn wir an NGOs Gelder verteilen, dass halt mal hier und da irgendwie das dann doch zu einer Terrororganisation überwiesen wird. Und hier hat Israel das mokiert, warum man denn die Hamas unterstützt und die, was war es, Palästinensische Volksfront oder Befreiungsfront. Ja, also. Und die bitten darum, dass man das lässt. Also. Ja. Ja, es wird bestimmt ein Konflikt bleiben. Also, ich glaube, die Hamas wird weiter unterstützt werden, weil die nicht nur Terror sind. Das ist ein bisschen fies an der ganzen Geschichte auch. Weil die sind auch, ja, wie soll man sagen, viele Leute sind wohl in der Hamas und die machen auch sowas wie. Gesellschaftliche Unterstützung, weiß nicht, ob die Krankendienste jetzt vielleicht nicht, aber ich habe mal sowas gehört, dass sie auch sowas wie Krankenkasse oder sowas machen würden. In den Ländern. Und so, und das kann man nicht einfach so als Terrororganisation schlicht und einfach in seiner Ganzheit sozusagen, finde ich, abtun. Das wird bestimmt ein Konflikt bleiben. Ne? Und hier ist was ganz Rares: Das ist ein Artikel von jemandem, der Gamergate überlebt hat. Ja, Frau Schau hat Gamergate überlebt. Wenige haben ja das überlebt. Und das ist einfach so ein bisschen Silberstreif am Horizont, was die Lage in Amerika angeht für diese ganzen Campus-Rape-Geschichten und so, weil jetzt gerade gab es ein Urteil halt, oder zumindest eine Entscheidung, wo der Richter gesagt hat, ja, er konnte außer dem Geschlecht des Beschuldigten halt nichts finden, was in irgendeiner Art und Weise eigentlich Einfluss hätte nehmen können, dass er rausgeworfen wird. Das ist auch wieder so eine Geschichte. Mädchen trifft Junge, haben Sex miteinander, dann ist Mädchen mit einem anderen Typen zusammen und dann streut sie so Gerüchte. Der andere wäre irgendwie böse zu ihr gewesen und sie beschreiben natürlich alles verschieden und irgendwann zeigt sie ihn halt an. Und dann ist er rausgeflogen, in der üblichen Art und Weise halt so eine Kangaroo-Court-Geschichte. Und er hat erfolgreich dagegen geklagt, so wie es aussieht. Ja. Einfach mal so als gute Nachricht. Hier geht es darum, dass Unconscious Bias Training nicht funktioniert und dass jetzt Behavioral Scientists, also Verhaltensforscher, haben sich jetzt in einer Einheit, in einer Gruppe zusammengetan, um den Gender Pay Gap besser schließen zu können. Und man haut einen Haufen Geld dafür raus und man hat bisher keinerlei Ansätze, wie man es denn richtig schaffen würde. Und man weiß auch nicht, außer dass es am Ende Entscheidungen der Menschen sind, wie man das, wie man das angehen soll. Und man hat auch festgestellt, wenn es tauschbare Elternzeit gibt, also dass der Mann oder die Frau eine Weile zu Hause bleibt von der Arbeit, dass es in der Regel dann doch nur die Frau macht. Und man will da jetzt kräftig forschen und natschen, wie man das ja so schön sagt. Also mit psychologischer Beeinflussungskampagne, die einem dann irgendwie zugutekommen soll, dass man ja den Gender Pay Gap schließen kann. Und in dem Artikel geht man auch darauf ein, dass das tatsächlich geplant ist, in den USA allen staatlichen Bediensteten ein Unconscious Bias Training zu unterziehen, was ich interessant fand, so das noch aus der Obama-Zeit ist oder ich weiß nicht, ist unter Trump, also ich fand es einfach interessant, das hatten sie so nebenbei erwähnt und man hat halt hier die Emphasis, also den Hauptschwerpunkt wieder drauf gelegt, dass das halt irgendwie wissenschaftlich ist und man hat halt statistisch gesehen bisher noch nicht so richtig herausgefunden, wie man den Gender Pay Gap denn schließen wollen würde. Aber ja, Verhaltensforscher forschen jetzt daran und mal gucken. Ja, Gender Pay Gap. In der Künstlersozialkasse hat man festgestellt, dass durchschnittlich männliche Autoren 9.500 Euro verdienen und durchschnittlich die Autorinnen nur 4.600 Euro. Und das ist natürlich Sexismus, weil jeder weiß, dass wenn man im Buchladen steht, wenn man da einen weiblichen Namen liest, dass man sich das Buch per se nicht kauft, weil die gesamte Gesellschaft sexistisch ist. Und wie oft sich ein Buch verkauft hat, auch nichts mit der Qualität der Schreibe von dem Autor zu tun, sondern es ist ein Problem der Gesellschaft und es ist Sexismus und den sollte man angehen. Also, ich hätte jetzt gedacht, dass es irgendwie um Internetautoren, was weiß ich, Online-Reporter so geht. Und ja, da würde ich sagen, die werden ja eher nach Buchstaben oder Wörtern oder so bezahlt. Da zeigt sich dann eher, dass dann auch weniger die Frauen also, arbeiten in dem Bereich. Also das Ding ist halt, dass du sowieso als Autor wahrscheinlich nicht viel Geld verdienen wirst und das ist dir vorher klar sein muss, wenn du den Beruf ergreifst, aber davon also abgesehen ist es in kaum einem Beruf so deutlich, dass es einfach nur mit der Qualität deiner Arbeit zu tun hat. Das ist halt scheiße. Kannst halt nicht gut schreiben. Begeisterst ja. Die Leute halt nicht. Du Pech gehabt. Ja, so, aber das Problem, Moment, ich muss da mal ganz kurz einhaken. Die Blase. Also es hat ja zum Beispiel eine Berliner Feminismus-Bloggerin im weitesten Sinne ein Gedichtband mit Liebeslyrik veröffentlicht. Im Verlag von einem anderen Blogger. Und ich habe mir halt angeguckt, wie die Reaktionen waren. Und die Leute haben halt gejubelt. Das ganze Umfeld, die ganze Echokammer hat gejubelt und fand es toll. Umwerfend. Wahnsinn. Super gemacht. Aber was halt die, glaube ich, nicht verstehen, ist die Dynamik, die dahinter steht. Also dass ihre Art und Weise, Konflikten aus dem Weg zu gehen, halt solches Lob auch einfach negiert. Ja? Dass alles gelobt wird. Du hast es schön gemacht, Zoe. Ist ein tolles Computerspiel, was du da gemacht hast. Finden wir alle voll super, weil es ja auch irgendwie um Depressionen geht und so. Weißt du? So dieser Effekt. Das ist dieses, ja, warum sollte dich jemand bezahlen, wenn du nur Oberstufenlyrik schreiben kannst? Warum sollte ein echter Verlag, und der nicht von jemandem geführt wird, der dir an die Wäsche will, für dein Geschreibsel da bezahlen. Warum? Ja, und hier bei dem echten Verlag würde ich ganz gerne mal einhaken, weil wenn man die Sonderfälle mal außen vor lässt, die Bestseller, die Sachen, die über Social Media dann irgendwie hochkochen und deswegen ein surprising Bestseller sind, ob es gerechtfertigt oder nicht. Aber wenn man sich das Geschäftsmodell von einem Verlag anguckt, sind die ja, die sind ja verflochten mit Vertriebsnetzwerken und mit Verlagshäusern und mit ganz vielen anderen Unternehmen. Und deswegen, wenn du einen normalen Autor hast, der hier in die Künstlersozialkasse einzahlt, der geht zum Verlag und der Verlag sagt, hier, schreiben Sie das Buch über das Thema oder wie auch immer. Und dann bekommt er einen Vorschuss und dann schreibt er eine gewisse Zeit an dem Buch und dann gibt es da Industriezyklen und Verwertungskreisläufe, wo dann halt das Geld monetarisiert wird. Und so kommt halt dieser Betrag zustande. Das ist schon richtig. Aber natürlich ist das wie die ganzen Gehaltsstatistiken und die ganzen anderen Statistiken, ist es einfach total durcheinandergebracht, weil da einfach Werte berücksichtigt werden, wie beispielsweise die Millionen-Bestseller, die natürlich die Statistik total in eine falsche Richtung verfälschen. Ja, aber ich weiß auch nicht, ob die Leute das dann nötig haben bei der Künstlersozialkasse. Kann man, wenn man 50, 60 Bücher veröffentlicht hat, bekommt man ja auch Lizenzgebühren von den Büchern, wenn die immer weiter gekauft werden. Das spielt dann natürlich auch noch mit rein. Ja, also deswegen, dieser Durchschnittswert ist auch sehr, mit sehr viel Vorsicht zu genießen. Wollte ich nur sagen. Ja, aber ich weiß nicht, halt, ob es eine Pflicht gibt, sich bei der Künstlersozialkasse dann sozial versichern zu lassen. Ich gebe nein, überhaupt davon. Nicht. Das ist eher eine Hürde. Also die lassen dich nicht rein, wenn die dich nicht wollen. Also das ist, ich habe mir das mal irgendwann angeschaut als Lebensmodell mit Schreiben und so. Und also da, die Hürden sind sehr hoch, da reinzukommen. Ja, sobald du einen Vertrag mit einem Verlag hast, mit einer gewissen Vorschusszahlung, dann hast du da auch kein Problem mehr, da reinzukommen. Ja, natürlich. Das ist aber halt, da müssen doch Milliarden sein, die das auch wieder nach unten ziehen, weil irgendwie der leuchtende Vampir, der vor Mitternacht halt sich nicht verkauft, weil es einfach scheiße ist. Es gibt so viel talentlose, loses Geschreibe da draußen. Das ist unglaublich. Ja, und ich denke halt auch, dass die Leute, die wirklich richtig Geld verdienen, es auch nicht nötig haben, dann in die Künstlersozialkasse zu gehen. Nö, eigentlich nicht. Also Stephen King oder so jemand. Ja, das sicherlich. Ich war jetzt auch in Deutschland quasi. Ich behaupte jetzt einfach mal, die nehmen das mit, obwohl sie es nicht brauchen und verfälschen halt die Statistik. Wisst ihr, genau das, was ich meine. Was mir viel mehr Sorgen macht, ist, wenn die Männer 9.000 kriegen und die Frauen 5, und dann wie viel fast die, von dem, was die Männer schreiben, haben dann in Wirklichkeit auch noch die Frauen geschrieben. Dum, dum, dum. Deswegen heißt es wohl Ghostwriterin. Ne? Ja, deswegen heißt es Ghostwriter, weil die Frauen alle nur Geister sind. Wir sollten nicht den weißen Heteroman bekämpfen, sondern seine Strukturen. Wir sollten nicht das Römische Reich bekämpfen, sondern seine Strukturen. Weil wir wollen ja keinen Ärger mit dem Römischen Reich, versteht ihr? Wir reißen nur die Brücken ab und pflügen die Wege um und streuen Salz auf eure Felder. Aber wir wollen euch nicht direkt bekämpfen, versteht ihr? Wir bekämpfen nicht den Senat, nur das Volk, ja? Ja, wir müssen uns vor nichts fürchten, außer dem Mann selbst. Ach du Scheiße. Viele Männer haben aufgehört mitzudiskutieren. Bevor sie etwas Falsches sagen, sagen sie lieber nichts. Oder sie sagen, dass sie dafür schämen, ein Mann zu sein. dass sie dafür schämen, ein Mann zu sein. Echt, was ist denn hier los heute? Das ist ein deutliches Zitat. Auf jeden Fall geht es hier darum, dass man festgestellt hat, dass der weiße Heteromann eventuell nicht direkt selber das Problem ist und dass Männer, die dann progressiven Menschen helfen und beistehen, wenn sie auf Twitter öffentlich angemacht werden von fiesen Männerrechtlern oder anderen Cis-Heteromenschen, dass sie sich manchmal dafür entschuldigen, die Agency der Frau zu klauen, weil man es ja dann ihr hilft und es ja dann im Subtext mitschwingt, dass sie sich ja nicht selber wehren könnte. Und man hat jetzt hier festgestellt, dass es wichtig ist, die Strukturen an sich zu bekämpfen, aber die Person des Heteromannes selber nicht unbedingt. Solange die Ally-Haftigkeit gesichert werden kann im Heteromann. Warte, ich säg dir mal den Ast ab, auf dem du sitzt. Ich habe aber überhaupt nichts gegen dich persönlich. Ja, Strukturen. Ja, aber das ist eben, das entsteht ja auch daraus, dass immer mehr Durchschnitt produziert wird, wenn es um Denken und Schreiben geht. Dann kommen solche Sachen raus, die einfach irgend so ein Mist postulieren. Wo man schon an der Überschrift erkennt, dass man es im Endeffekt mit einem Analphabet zu tun hat. Also, ich meine, in dem Artikel wird wortwörtlich Mansplaining verteidigt als ordentlichen Punkt im Feminismus. Also Mansplaining. So. Ja, Vergewaltigungskultur kann ich aus einer feministischen Sicht noch ein Stück weit nachvollziehen, aber Mansplaining, damit kommen sich doch selbst die Radfirms lächerlich vor. Ja, was haben Mord, Steuerhinterziehung, Körperverletzung, rechtsextremistische Gewalttaten, Vergewaltigungen, Raub und Sachbeschädigungen gemeinsam? Die Verursacher sind zum Großteil Männer. Ja, wir haben das ja schon lange nicht mehr erzählt, aber ich glaube, an dieser Stelle ist mal wieder angebracht, dieser Spruch mit der Rape Culture, der stammt ja ursprünglich aus den Gefängnissen in Amerika. Also da ging es um Männer mit der Rape Culture. Ja. Ja, aber das Problem war ja, dass wir die auch nicht aus Amerika importiert hatten, sondern die halt hier parallel, weißt du, wie hier Edison und Tesla. Wir haben die auch entwickelt, aber bei uns hieß die halt anders und wir haben das alles nicht gemerkt, dass wir die haben, bis dann Köln passiert ist. Ja. So ist das. Ja, ich will auch gar nicht weit drunter durchgehen. Ich muss nur mal sagen, wenn ich bei Weiß arbeiten würde, würde ich dafür schämen. Also, Weiß ist schon hart. Aha. Das geht an dich, Dennis Kogel. Hilfe! Es ist heute ist doch Satire-Tag, oder? Also, ich fand es generell auch interessant, dass es in Deutschland normal ist, dass du dich in einer Interessengruppe zusammenschließt und dann von der Stadt 40, 50, 60 Wohnungen für dein alternatives Lebensprojekt erbetteln tust. Also es gibt doch auch kein Wohnprojekt für Menschen, die sich für ethischen Journalismus einsetzen. Ich fand es einfach nur, also wie kommt man auf die Idee, bei einer Stadt für ein alternatives Wohnprojekt nach Geldern zu suchen? Ich fand es einfach nur krass. Und Berlin hat ein Vergabesystem, wo es nicht um den Höchstbietenden geht, nein, sondern wer das beste Konzept hat. Und jetzt will man sich hier eventuell in einem Streit mit der Schwulenberatung, weil die schon 3 oder 4 verschiedene Gebäude bekommen haben, will man sich jetzt darauf einigen, dass das lesbische Wohnprojekt und die Schwulenberatung beide ein Gebäude zur Verfügung gestellt bekommen. Und es ist Teil auch vom sozialen Wohnungsbau für die Lesben, für das lesbische Wohnprojekt. Ich verstehe es einfach nicht. Also ich meine, die dürfen es ja ruhig machen und so. Ich finde es klasse, habt euer Wohnprojekt und so. Aber wie kommt, also ich finde es einfach nur krass. So, ich hätte mir nie das eingebildet, also, irgendwo hinzugehen zum Staat und zu sagen, ich will jetzt hier mein Wohnprojekt, gib mir mal ein Gebäude. Ich bin einfach nur baff. So, ich. Genau. Wow. So dreist muss man erstmal sein. Aber wenn man so dreist ist, gibt es zumindest in Berlin Möglichkeiten. Hier geht es ganz konkret um ein Grundstück der Stadt, was im Stadteigentum auch war, was in ein gewisses Projekt gefallen ist, was es halt nicht unter wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verwertet hat, sondern aufgrund des besten gesamtgesellschaftlichen Konzeptes. Und ja. Also die Verwertung des Grundstückes bzw. des Gebäudes sollte einem, ja, das beste gesamtgesellschaftliche Konzept hat Vorrang vor Wirtschaftlichkeit und deswegen wurde es im Rahmen von Initiativen halt an diese Vereine vergeben. Ich meine, wenn man einen Verein gründet, eine Interessengruppe gründet, dann hat man auch dann kann man rechtlich halt gewisse Ansprüche stellen, auch an solche Sachen. Und wenn das Land Berlin oder die Stadt Berlin in dem Moment gesagt hat, ja, wir machen halt ein gesellschaftliches Konzept daraus, dann ist das rechtlich schon alles sehr gut. Nur wie das alles zustande gekommen ist und dass das dann nicht an irgendwelche Leute, die man über 5 Ecken kennt, irgendwie doch irgendwoher vergeben wird, das ist dann halt eher das Problem an der ganzen Angelegenheit. Und das große Problem an der ganzen Angelegenheit ist halt hier, dass es halt hier unter diesem LGBT-Vorzeichen läuft und dass halt die weiblichen gleichgeschlechtlichen Lesben halt sagen, ja, wir fühlen uns gegenüber den gleichgeschlechtlichen Männern, den Schwulen halt diskriminiert und die Schwulen, die drängen uns hier raus und deswegen brauchen wir jetzt hier einen besonderen Raum für uns. Und das ist, ja, es ist so ein bisschen Infighting innerhalb der Szene. Ich meine, wer hätte es erwartet? Das passiert ja auch nie. Ja, und Ich bin trotzdem immer noch einfach baff. Ich muss dazu sagen, es geht hier zum Glück nicht um so viel Geld, aber trotzdem, es ist lächerlich. Ich muss dazu ein Plakat zitieren, das ich die Woche gesehen habe. Die Würde der Lesbe ist unantastbar. Ja, also, und ich finde es einfach nur erstaunlich. So, du gehst zum Staat, sagst, ich gebe mir mal 10 Wohnungen, weil Gründe und so, weil Sexualität. Ja, nicht mal weil Gründe, sondern weil Sexualität. Wir möchten ein sexuell homogenes Wohnprojekt gründen. Ich war wirklich Wir wollen aber auch die Teilhabe an der Gesellschaft und Integration und dass alle uns cool finden. Wir wollen aber in unserem Ghetto wohnen. Genau. Stell dir das mal vor, so. Ja, das ist meine Wohnung hier. Die will ich vermieten. Ach, wir sind lesbisch? Nee, also die vermiete ich nicht. Applaus hier. Wollen Sie noch ein bisschen Fördergeld haben? Ich glaube eher nicht. Ja, also nochmal, um es zu sagen, die Stadt hat hier für dieses Projekt explizit einen Raum zur Verfügung gestellt. Und es ist auch tatsächlich so gewesen, dass es halt für Lesben und für Schwulen offen stand, aber die Lesben sich dann halt irgendwann beschwert haben, so nach dem Motto, wir haben hier nicht genug Raum. Ob die jetzt zu wenig Raum haben, was da genau passiert ist, keine Ahnung, aber es ist halt sehr seltsam. Ja. Apropos sehr seltsam. Genau. Die Burschenschaft Furia hat sich in Berlin gegründet und sie setzt sich für die Rechte des Matriarchats ein und will Deutschland Mutterland nennen anstatt Vaterland. Das war's auch schon. Ja, klingt nach Berlin. Ja. Ist das eine schlagende Vereinigung? Nee, eine kratzende. Achso, das ist, würde ich noch sagen, das ist das hier Verein. Satisfaktionsfähig, ohoho. Doch, du musst den Haarbüschel, am Ende musst du ein Haarbüschel deiner Konkurrentin vorweisen können, dann gilt's. Das ist wie mit dem Schmiss. Also solche Gesellschaften sind nicht, das ist nicht ungewöhnlich, dass sie nur für Frauen oder nur für Männer sind. Ja, ich glaube, das ist nicht nee. Also schon durchaus. Ja, aber eigentlich ist ja auch Burschenschaft eher konservativ rechts besetzt. Naja, Burschenschaft, das ist ja im Prinzip so eine Vorstufe. Das ist so ein bisschen wie die IB, wenn sie Greenpeace nachmacht. So kommen ja, die feministische Burschenschaft. Auch, die ganze Sache mit den Studentenvereinigungen, mit den Chors und mit den Burschenschaften, mit den Landmannschaften, bla bla bla. Das ist ein ganzes Thema für sich. Gehen wir einfach weiter. Das stimmt. So. Werbeagentur, Buchhalterin zweigt 6,7 Millionen Euro für sich ab. Aha. Die Firma ist pleite gegangen. Also, in der sie gearbeitet hat. Und sie hat jetzt 5 oder 6 Jahre Knast, der ihr bevorsteht, eventuell. Sie ist noch nicht verurteilt, aber auf jeden Fall hat die gute Frau das geschafft, 6,7 Millionen beim Arbeitgeber mitzunehmen. Plante, eine Yacht zu kaufen und hat halt viel Geld in Urlaube investiert. Fand einfach auch Männer ohne Penis können toxische Maskulinität verbreiten, eben. Ja. Da habt ihr es. Also, ich fand es einfach nur schickig, so Buchhalterin, 6,7 Millionen abzweigen, bevor man es mehr, schon krass. Also. Ja, das ist eine Dame in Salzburg gewesen, der Fall, den habe ich anderweitig mitbekommen. Ich habe es jetzt gerade parallel gelesen. Ja, und, ja, ich meine, es ist kein besonderer Fall, aber es ist ein gutes Beispiel für so, ja, alltägliche Kriminalität passiert und jeder... Wenn er in Versuchung geführt wird und wenn er treuhänderisch irgendwelche Sachen verwaltet, dann sollte man doppelt hingucken, ob da nicht irgendein Blödsinn passiert. Ja. Da habe ich gerade gut kreiert, aber den Artikel hätte ich eingereicht. Der wäre jetzt von dir gewesen. Und zwar in der Schweiz, geht es hier um einen Fall aus der Schweiz. Ja, dass der Mann oder beziehungsweise derjenige eben, der unterhaltspflichtig ist, jetzt statt ungefähr 1300 Franken 3670 Franken zahlen muss, weil das der das Minimum sozusagen an Lebensnotwendigem ist in der Schweiz, was man so braucht. Reden wir von pro Monat 3670 Franken? Jeder, der gerne in die Schweiz gehen möchte, kann sich nochmal überlegen, ob das nicht irgendwie vielleicht ein bisschen schwierig ist, einen Job überhaupt aufzutreiben. Das vielleicht erst eine Vasektomie und dann in die Schweiz. Ja, das auf jeden Fall ist das Existenzminimum. Das haben sie jetzt entschieden, muss natürlich irgendwie so ein Ex-Partner dann auch bekommen. Ne? Entschuldigung, darf ich ganz kurz fragen, geht es hier darum, dass es ein deutscher Partner mit einer Schweizer Partnerin ist? Nein, das ist nicht. Das ist reine Schweizer Geschichte so gesehen. Aber es ist ja ein wegweisendes Urteil gewesen, denn vorher hat man sich irgendwie geeinigt so auf 1300, 1500 Franken oder so. Und jetzt sagt das oberste Gericht hier, ist wohl ein ziemlich wichtiges Gericht, ein ziemlich hohes Gericht, dass eben ja diese 3670 Franken Existenzminimum natürlich müssen mindestens drin sein. Jetzt wollte ich nochmal auf ja, praktisch den letzten Abschnitt hinweisen. Da heißt es nämlich sozusagen, dass jeder, der dann ja das vermeiden möchte und ja möglicherweise dann auch mehr Zeit mit seinen Kindern verbringen möchte, der muss während der Beziehung, während der Ehe zusehen, dass er nicht zu viel Zeit bei der Arbeit verbringt, sondern eben zu Hause ist. Sich sozusagen dementsprechend vorbildlich zeigt, was er dann auch wollen würde, wenn er alleine wäre oder so, eben seine Kinder sehen oder so. Und wenn er jetzt dann von dem Job sozusagen runterstuft auf 30 Stunden oder so, ja, dann ist es eben ein Zeichen dafür, dass ihn das nicht interessiert hat mit dem Scheiß, dann soll er gefälligst lönen. Ne? Also da ja, bleibt, wie soll man sagen, Familienväter sind gehalten, jetzt mal weniger arbeiten zu gehen, weil sie sonst in einem Trennungsfall die Beziehung mit ihren Kindern auf das Spiel setzen. Toll. Oder eben einen riesen Unterhalt zahlen müssen, 300.000 Franken. Ganz mal abgesehen davon, dass der Franken eben auch noch mehr wert ist als Euro, soweit ich weiß. Also absolut krasses Urteil und auch eine, wie soll ich sagen, eine ganz krasse Logik, die sich dann daraus entwickelt. Es gibt keinerlei Anreize zu sagen, oder die Anreize dann irgendwie die Leistung zu bringen, fallen so weg. Die werden kaputt gemacht auf die Art, ne? Sehe ich jedenfalls so. Ja. Und ja, dieser Anreiz eben für seine Familie sorgen zu können, das treibt, glaube ich, viele Männer an. Und insofern werden die Anreize für die Männer schlicht und einfach kaputt gemacht. Also wenn das jetzt allgemein für alle Fälle gilt, immer, dann ist das schon eine Größenordnung, die, glaube ich, auch in der Schweiz vielleicht dafür sorgen wird, dass die französische Fremdlegion wieder Zuwachs bekommen wird. Wer weiß. What is going on? The last time I checked Red Pill Movies Amazon page, it had over 1500 reviews. And now they're all gone. Sind die da etwa geshadowbanned worden auf Amazon? Oder was? Krass. Also The Red Pill Movie ist ja so eine Dokumentation über Frauenrechte und Männerrechte und wie die im Verhältnis zueinander stehen und dass halt Frauenrechte stärker gewichtet werden als Männerrechte. Ja, und auch über die Männerrechtsbewegung auch so ein bisschen natürlich. Also ein paar von uns waren ja auch bei der Deutschlandpremiere von dem Film. Genau. Damals. Ist aber auf jeden Fall Old News, wie ich eben festgestellt habe, weil 1612 Reviews angezeigt werden. Sind wieder da. Ah, okay. Davon 82% 5 Sterne, also wenn ihr The Red Pill noch nicht gesehen habt und schöne Nasen mögt, dann schaut euch den Film an. Ah, auch wenn ihr keine schönen Nasen mögt, der Film ist schon gut. Ja, also Werbung außer für Hirschquelle machen wir ja hier nicht, aber Red Pill Movie sollte man sich mal ansehen und ich denke mal, da wird es auch, also das ist ein Film, den kann man sich mal ansehen und vielleicht dann doch auch nochmal bei irgendeiner Streaming-Seite dann auch nochmal zusätzlich kaufen, wenn ihr versteht, was ich meine. So, und hier kommen wir zu einem Thema, das diese Woche halt auch passiert ist. Ich weiß nicht, viele von euch werden Total Biscuit kennen, viele vielleicht auch wissen, dass er in Wirklichkeit John Bain hieß. Groß, wer nicht kennt, meiner Meinung nach einer von den Pionieren, die YouTube zu einer guten Plattform machen wollten und dabei leider gescheitert sind. Nicht zuletzt, weil er dieses Jahr, vor 2 Tagen halt mit, ich glaube, 32 war oder 33 an Krebs gestorben ist. Also abgesehen davon, dass er ein großartiger so für den Consumer, also ein Pro-Consumer-Aktivist war, der immer gesagt hat, wir brauchen Qualität und wir brauchen irgendwie durchsichtige Sachen. Und auch während Gamergate hat er ja, auch wenn er nie gesagt hat, ich bin irgendwie Bestandteil der Unterstützer oder ich finde das gut, was die machen, hat er doch sehr viele Talking Points, die Gamergate hatte, auch gesehen und auch angesprochen und hat dafür unglaublich viel Flack bekommen. Und ich bin ihm ziemlich dankbar dafür, dass er als einer der Großen nie wirklich da sich hat klein machen lassen von der SJW. Und jetzt passiert halt das, er ist gestorben, ganz großartige Menge an großartigen Tweets kamen danach, also von eigentlich jedem, der im englischsprachigen Gaming-YouTube einen Namen hat, ob das jetzt seine Kollegen da vom Co-Optional Podcast waren oder JonTron oder so, alle haben gesagt, wie sehr halt diese Figur für sie auch ein Antrieb war, das selber zu machen und wie sehr er das auch ermutigt hat und wie was ein netter Mensch er im Endeffekt war. Und jetzt gibt es halt so Leute wie hier Jonathan McIntosh oder Lee Alexander und einen Haufen andere Leute, die sich berufen fühlen, ein paar Tage nachdem jemand mit Anfang 30 dem Krebs erlegen ist. Und noch am gleichen Abend haben die Leute damit losgelegt, darauf hinzuweisen, dass er Mitglied von Gamergate war, dass er Harassment-Kampagnen angeführt hat, dass er ein Mensch war, der einen ganzen Haufen Leute miserable Gefühle beschert hat. Und so. Auf seinem Grab haben sie getanzt im Endeffekt. Manche ein bisschen verhaltener, wie hier Leigh Alexander, die im ironischen Unterton sagt, ich fühle mich heute so großartig gesund und positiv. Ich liebe das Leben mit einem 18-fach-Smiley. Ich kann gar nicht sagen, wie viel Verachtung ich für Menschen übrig habe, die im Angesicht von so einer Tragödie, weil der hinterlässt irgendwie seine Frau auch, ne, da muss man vielleicht auch mal dran denken und an die Menschen außenrum, die ihn offensichtlich geliebt haben, dann hinzugehen und für eine Meinungsverschiedenheit vor 3 Jahren auf seinem Grab zu tanzen, ist so unsagbar armselig und verachtenswert. Ich kann das kaum in Worte fassen, wie sehr ich diese Leute, ich habe sie vorher schon nicht gemocht, aber bei Lee Alexander ist es wirklich, kann ich jetzt mal von Hass sprechen, weil die ist einfach dumm. Wie, also menschlich dumm. Die ist nicht, also die hat keine Manieren, gar nichts. Ekelhaft. Entschuldigung, kurzer Rant. Aber wie gesagt, Total Biscuit, wo immer du bist, danke und ich hoffe, dass deine Frau irgendwie das gut übersteht, alles. Press F. Yes, press F now. Aber wirklich, also den, und das habe ich vorhin im Vorgespräch kurz gesagt, ich weiß nicht, wer da war, aber das ist das erste Mal, dass mir jemand halt aus der YouTube-Community, dass mir ein Tod wirklich nahe gegangen ist. Ich für einen Moment das Gefühl hatte, mir wäre eine Mücke ins Auge geflogen, weil scheiße, ja? Der Mann war schon irgendwie eine Stimme, die immer da war. Man vermisst das nicht, bevor es weg ist. Und wir wussten ja alle, dass das früher oder später passieren wird, aber ja. Der Angriff auf veröffentlichte Videospiele auf der Steam-Plattform war zum Teil organisiert von einer konservativ-christlichen NGO. Also wir haben uns ja lang und breit das Maul zerrissen darüber, dass Steam Spiele zurückgezogen hat. Und ein Teil dieses Pushes, diese Inhalte aus Steam zu verbannen, kam aus der nicht aus der progressiven Ecke, sondern aus der christlich-fundamentalistisch-evangelikalen Ecke. Da habt ihr es. Ja, die müssen ja auch mal wieder aufholen. Also. Ja. Das hatten wir ja vorhin schon kurz gehört. Ja. Ach, okay, ich wusste gar nicht, dass das, ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur für Monaco ist oder war nur für Monaco, soweit ich weiß, aber die anderen ziehen eventuell nach. Man schaut jetzt mal, man hat auch irgendeine Begriffsformulierung gefunden, wie man die Änderungen beibehält, während man eigentlich zum Status, der vorher war, zurückkehrt. Also, ja, ich finde das wirklich unglaublich. Die haben sich so darüber aufgeregt. Es ging ja um diese Grid Girls, halt die sexy Frauen, die halt aufgrund, dass sie Frauen sind, sexualisiert werden und nur weil sie sexy aussehen, neben den Autos. Und das können wir nicht mehr haben, aber in Monaco können wir es haben. Ja, doch. Ja. Die heißen jetzt wahrscheinlich Grid Women und deswegen ist es jetzt okay. Nee, im Endeffekt waren das Pärchen. Genau, man hat jetzt Grid People, man hat auch männliche Grid Girls, die rumstehen und aber halt so. Ja, so Papierlösungen, wo man eine Änderung macht und dann wieder zum vorherigen zurückkehrt, weil die Änderung Blödsinn war. So. Ja. Silo, a Soy Wars Story. Genau, Silo. Mein Lieblings-YouTuber zu sagen pflegt inzwischen. Also, ich gucke jeden Tag inzwischen die neuen Videos von Ethan von Skyver. Weiß nicht, verfolgt das noch jemand? Onkel Ethan guckst du auch, ja. Ja, klar. Der ist Comiczeichner und hat sich irgendwie zur Aufgabe gemacht, irgendwie den Grumpy Star Wars Fan zu spielen für alle. Er ist also irgendwie in Kaufhäuser gefahren, hat dort beschissene Star Wars Figuren gekauft, nur um sie dann daheim wegzuschmeißen, nachdem er sie erstmal in Bausch und Bogen auseinandergenommen hat. Und er war unter anderem auch jetzt natürlich im Kino und hat. Ja, und danach gelivestreamt also und so. Ich muss noch mal einmal vorher einhaken. Das, was du sagst, stimmt schon. Aber was er auch gemacht hat, er hat die Illustration für Jordan Petersons Buch gemacht. Ja, stimmt. Das war mir gerade entglitten. Der hat auch diese 12 Questions for Life hat er illustriert. Ja, und zu Jordan Peterson haben wir ja hier schon einige Sachen gesagt. Und ich meine, der Ethan Van Sciver, der ist ein Comic, ja, der ist halt ein Grafiker, Comic-Grafiken, Green Lantern hat er hauptsächlich gemacht und ja, der schwimmt auch so ein bisschen auf der Peterson-Welle, das hat er quasi so als sein Startding gemacht und die allgemeine Aufregung, die über Star Wars The Last Jedi, der letzte Film, Episode 8, der vor einiger Zeit rausgekommen ist. Also der Film ist sehr kontrovers. Ich habe auch eine sehr extreme Meinung zu dem Film. Aber darum, ich halte mich damit immer so ein bisschen zurück. Aber über Solo muss ich jetzt wirklich reden. Weil ich habe mir angeguckt und es ist wirklich extrem scheiße, was sie mit diesem verdammten Film gemacht haben. So, also und der Film, es lohnt sich nicht mal, den Film im Kino anzugucken, weil er nicht mal korrekte Grafiken hat. Er hat keine großen Weltraumschlachten, die sich lohnen also guckt euch den Film an. Es ist ein guter Film. Viel besser als der letzte Star Wars Film, Episode 8, meiner Meinung nach. Aber gebt kein Geld im Kino dafür aus. Und in dem Film sind einfach Sachen eingearbeitet worden, die sind so blatant, eklatant. Jeder, der die Weltraumaffen sich das... Also... Ich habe den Film auf Englisch gesehen. Ich will die deutsche Übersetzung gar nicht wissen, aber es gibt einen Druiden in dem Film. Ja, genau, das wollte ich fragen. Das ist Artesien. Ja, an die hat mich die erinnert. Ich glaube, ja, also die ist sehr feministisch geprägt. Antwortet die wirklich auf irgendeine Frage mit ja, irgendwie Gleichberechtigung für die Frau oder sowas? Stimmt das wirklich? Ja, also es geht nicht um Frauen, es geht ja um Frauen gleich. Also wenn du dir überlegst, Frauen, also wenn du Frauen ersetzt mit Robotern und alle Wesen, was auch immer, dann ja. Ja, weil der Roboter, der ist natürlich, der ist nicht auf Frauen oder Männer fixiert, sondern halt so sehr, ja. Ja. Also der Film ist besser als der normale Film. Es ist schön, sich das anzugucken. Ich persönlich habe die ganzen Romane, Star Wars Romane gelesen und deswegen mag ich die ganze Neuverfilmung gar nicht. Aber mit dem Film kann ich leben. Der ist okay. Auch wenn Han Solo eine total andere Origin-Story hat, wie das hier dargestellt wird. Der Film ist an sich okay, aber er hat einfach Elemente, die sind so schlimm, dass ich sie einfach wirklich mal erwähnen musste jetzt, nachdem ich mich schon so lange zurückgehalten habe mit Star Wars. Boah, LE37, ja, Lead, ne, wie Lead Speak. Oh, wer das versteht, ne, extra für die Leute. Ach was, ich dachte, das hätte ja Onkel Ethan sich ausgedacht. Nein, das die heißt wirklich Lead. Es ja, ist also, so peinlich. Also Lead, ich meine, jeder, der Lead Speak kennt, der denkt sich, guckt sich das an, denkt sich so, ja, okay, Ja, sehr smart, ja, super. Und also der Film an sich nochmal ist okay, ist viel besser als der normale Film, aber kein Star Wars Film. Das ist sowas wie Starship Troopers 2. Nicht der schlechteste Film aller Zeiten. Guckt man sich an, wenn man den Hauptfilm gesehen hat, einfach zu gucken. Das war das Bitterste, was du tun konntest gerade, glaube ich. Wer mag denn bitte hier Dingens 2? Ja, aber wenn ihr 1 geguckt habt, dann guckt ihr euch vielleicht auch 2 an. So, ich bin doch nicht bescheuert. Ein Direct-to-Video-Rip-Off mit anderen Darstellern? Niemals. Ja, die hätten das nicht ins Kino bringen sollen. Und darum geht es auch in diesem Artikel, weil der Artikel hier, die haben 150 Millionen, haben die angepeilt. Ja, 36 Millionen. Ja, fürs Opening-Wochenende. Aber er schränkt ja noch einiges ein und sagt, dass wir müssen abwarten, wie die Woche läuft. Erst ja, okay, für den ersten Tag. Ja, okay, für die ersten drei Tage waren das ja schon angesagt. Und für den ersten Tag 50. Ja, also bitte. Lächerlich. In China ist der ja komplett durchgefallen. Also ich hab den Artikel im Endeffekt nur eingereicht, um einfach mal ganz kurz über Star Wars zu ranten, weil das einfach mir auf der Seele lastet. Lest mir den durch. Glaub mir, also ich bin, seitdem The Last Jedi rausgekommen ist, ist mein Leben anders als vorher, leider. Nicht besser. Price vor Last Jedi und Price nach Last Jedi. Ich denke mal, es gibt viele Leute. Alter Schwede, was ist denn heute mit den Schlagzeilen los? Es ist doch nur noch Verarsche alles. Ja. Gut, kommen wir mal nach England. In England sind ja so ein paar andere Sachen auch passiert, da kommen wir bestimmt gleich auch noch dazu. Aber eine Sache, die ist jetzt schon ein, zwei Wochen her, und zwar gab es die Entscheidung, dass im Endeffekt gewisse Inhalte, die pornografischer Natur sind, in England gesperrt werden. Auf ISP-Ebene heißt, ja gut, auf ISP-Ebene, ne, heißt, wenn ihr keinen VPN benutzt, dann kommt ihr nicht drum rum, dann müsst ihr im Endeffekt bestimmte Kriterien erfüllen, um da ranzukommen, weil sonst die ISPs euch den Zugang nicht mehr in England geben dürfen. Und da muss man tatsächlich ins Kiosk gehen und sich sowas wie Paysafe-Karten, nur Pornsafe-Karten holen. Ne? Ausweis vorzeigen hier, ja, ich bin 18, gib mir meine Karte, damit ich mir die Pornos online angucken kann. Und das setzen die jetzt in England tatsächlich durch mit extrem schlimmen Konsequenzen für die gesamte Bevölkerung. Ja, die reichen von spontane Detonation. Ja, die reichen einfach von rechtliche Grauzone. Was ist jetzt Porno, was ist nicht Porno? Heißt, du lädst irgendwas hoch und es wird direkt gelöscht, nur weil halt der Pornofilter denkt, es ist Porno. Ja, in Klammern EU-Upload-Filter, Klammern zu. Und solche Sachen, ja, weil alles, was jetzt hochgeladen wird, muss im Endeffekt geprüft werden, ob es pornografischer Natur ist oder nicht. Und da gibt es automatisierte Systeme. Und ja, wie viel Prozent Genauigkeit wollt ihr da rannehmen? Nehmen wir 99% Genauigkeit, dann werden immer noch jeden Tag 1,7 Millionen Postings gelöscht, obwohl sie nicht pornografischer Natur sind. Einfach wegen der Fehlerquote. In welchem Land spielen nochmal sowohl 1984 als auch V wie Vendetta? Ja wortwörtlich. Fahrenheit 451 gibt es auch. Und Brave New World auch. Obwohl, Brave New World. Spielen die in England? Oder? Ich weiß es nicht. Fahrenheit, glaube ich schon. Sicher. Ja, aber generell, also es gibt das neue Gesetz, ist im Endeffekt. Ach ja, also es ist absolut blödsinnig, weil es total leicht umgangen werden kann. Es schafft rechtliche Grauzonen. Es wird Overblocking geben. Und es kann im Endeffekt nur im Rahmen einer EU-Upload-Filter-Regelung wirklich ordentlich geregelt werden. Und noch ist England ja, beziehungsweise Großbritannien ist ja noch in der EU. Das heißt, wenn wir jetzt Upload-Filter-Regelungen noch in der EU bekommen, dann könnt ihr die auch noch implementieren, kurz vor ihrem Brexit. Und gut, das nur so als kleiner Nebensatz zu den EU-Upload-Filter-Diskussionen. Da kommen wir ja wahrscheinlich gleich noch dazu. Ja. Ich finde das ist auch noch schlimm. Und ich meine, in England ist generell sehr totalitär, generell was Sachen angeht. Ich habe in England persönlich schon Sachen erlebt mit der Polizei, wo man einfach hier in Deutschland oder generell in Kontinentaleuropa sagen würde, ja, warum sollte sich die Polizei dafür interessieren? Aber da hat der Staat halt irgendwie irgendwelche Richtlinien. Ich sag nur, Personal Display of Affection in Public. Vielleicht versteht ja irgendwer, was ich meine. Und solche Sachen, ja, und einfach so mit einer Flasche Bier über die Straße zu laufen und die zu trinken und so, das ist in England. Zu England. Auch in Amerika nicht so ganz einfach. Zu aber England sollte man fast mal einen Sonderstream machen. Es gibt da so viele Tendenzen innerhalb der Gesellschaft, wo du dir einfach nur an den Kopf fässt und dir denkst, meine Fresse, Leute, was macht ihr? Also, England ist top. Ja, hier, der kommt auch aus England. Und zwar ist das ein Abgeordneter wohl, der ja, sich in einen Ausschuss sozusagen reingemogelt hat, indem er sagt, ja, mittwochs morgens bin ich immer ab 8.30 Uhr bin ich immer Frau, und das bis nachmittags um 5 oder so. Und jetzt beweist mir noch das Gegenteil. Also er ist da einerseits in diesen Ausschuss tatsächlich reingekommen und andererseits, ja, kann ihm eben auch keiner das Gegenteil beweisen. Er zieht das knallhart durch, was man eben so ab und zu mal so als Scherz sich überlegt, ne? Und könnte sich als Frau ausgeben und dann für einen Aufsichtsrat kandidieren oder so. Nein, das hat er hier durchgezogen und momentan scheint es zu klappen. Mal gucken, wie das noch ausgeht. Okay, ja, genau, im Duden hat der Dänisch berichtet, ja, auch ich eingereicht, dass der Duden, das wusste ich noch nicht, vielleicht ist das bei einigen bekannt, dass der Duden ja als Verlag sozusagen ja, zum Verkauf stand und so weiter, also dass das eigentlich auch nur ein einfaches Wirtschaftsunternehmen ist und nicht eine staatliche Institution, die für Glaubwürdigkeit oder die Korrektheit der deutschen Sprache steht oder so. Da hat der Daniel darüber berichtet, dass auch die Mitarbeiterzahl von 190 auf 20 wohl gesunken ist. Also da wird eben auch qualitativ nicht mehr so gut gearbeitet und so. Kein Wunder, dass die sich auch dazu hinreißen lassen, vielleicht einen Genderstern einzuführen. Das hatten sie ja jetzt wohl bekannt gegeben, dass sie das demnächst eventuell machen wollen. Ja, und das wollte ich mal so auch im Prinzip der Interesse, das Interesse aber was hier verkünden sozusagen, dass das eben auch, ja, die Glaubwürdigkeit auch beim Duden schon mal jetzt weg ist, ne? Also ja, ich meine, es gab da ja schon mehrere irgendwelche komischen progressiven Begriffe, die da ihren Weg reingefunden haben. Ich glaube, dieses Mansplaining ist da jetzt auch schon auf dem Weg. Ja, also der Dalsch hat hier, glaube ich, ganz recht, wenn er meint, so, ja, sie sind nach Berlin umgezogen und da kriegen sie halt nur Leute, die auch Berliner Ansichten haben. Aber ob die jetzt wirklich nur 20 Leute da haben, das habe ich jetzt wohl eigentlich nicht verstanden. Nur halt eben, dass ja, die in Mannheim Stand waren, halt nicht mehr da jetzt arbeiten. Also von denen halt noch 20 da jetzt mit in Berlin arbeiten, aber Die Verwaltung von einer Datenbank und einer IP braucht auch nicht mehr als mehr 20 Leute. Wie viele neue Begriffe werden in den Duden aufgenommen? Ja, also, das kann ja sein, ne? Rein von der Manpower her scheint mir das gar nicht mal so unplausibel, aber natürlich ist es eine, ja, nur weil es Berlin ist, haben die Leute nicht unbedingt diese Ansichten, aber es spielt halt schon eine Rolle, welche neuen Worte aufgenommen werden, und es spielt vor allem eine Rolle, wie die Definition von den bestehenden Worten aufgefasst wird. Ja, weil das ist, glaube ich, eher ein großes Problem, dass bestimmte Worte neu interpretiert werden, früher anders interpretiert wurden und jetzt die Definitionen halt neu gefasst werden in irgendeinem kulturmarxistischen Sinne. Ja. Muss das Wort jetzt einfach mal sagen. Welche Bedeutung sind da die Euphemismen rein oder so? Das ist eben zu befürchten, unter anderem eben, ja. Ja, ich finde es auch irgendwie den Hinweis, dass es eigentlich keine staatliche oder keine Stelle ist mit irgendwelcher Autorität oder so. Das Entscheidende. Die deutsche Sprache müssen wir alleine machen. Da können wir uns auf den Duden nicht verlassen, ganz einfach. Und die deutschen Städte machen wir auch alleine. Hier geht es um Frankfurt. Okay. Frankfurt, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber da, die haben da die Altstadt umgebaut. Die haben das alte Museum abgerissen. Die haben das alte Technische Rathaus weggemacht. Und da haben die dann ganz neue Altstadt hingestellt. Und jetzt gibt es wirklich Leute der Artikel wird hier zitiert, gibt es halt Leute aus dem linken kulturwissenschaftlichen Spektrum, die das alles ganz schrecklich finden, weil natürlich man damit praktisch die Zerstörung der Altstadt halt ausradieren würde. Jüngst wurde behauptet, die rekonstruierten und Gassen und Plätze würden von einem neovölkischen Geist durchweht. Hinter den Heile Welt-Attrappen verberge sich das geschichtspolitische Projekt reaktionärer Mächte. Die Erinnerung an den Nationalsozialismus solle ausgeblendet, ein frischer Deutschlandstolz herausgeputzt werden. Kein Zufall sei es deshalb, dass der erste Auftrag auf Wiederaufbau von den schwer rechten BFF gestellt wurde. Der Bürger für Frankfurt. Also wieder mal so ein typisches Guild by Association. Best Friends Forever. Bürger für Frankfurt. So dieses, ja, das hat irgendwer vorgeschlagen, und dann verschweigt man halt die Zwischenstufe, dass danach ein ganzer Haufen Leute von der CDU, SPD, egal wer gerade dran war, immer gesagt hat, das muss schöner werden da. weil man muss sich das vorstellen, wer noch nicht da war, es gibt halt diesen wunderschönen Platz, den Römer, wo dann so zum Beispiel Fußballerfolge auch gefeiert werden. Und das ist so ein altes, mittelalterliches Haus und dahinter stehen schon ein paar Rekonstruktionen. Und früher war da das Technische Rathaus, das war ein fetter Betonklotz. Und daneben war das Historische Museum. Das war wirklich Brutalismus beides. Richtig grau und eckig und rund und ja. Und jetzt hat man sich halt entschlossen, diese beiden nicht wirklich denkmalwürdigen Gebäude abzureißen und da halt eine neue Altstadt hinzustellen. Zum Teil historisierend, aber man wollte so dieses vollständige Disneyland vermeiden. Deswegen hat man darauf gesetzt, auch moderne Häuser dazwischen zu setzen, die sich dann an die Grundrisse praktisch der Altstadt halten, damit es da wieder Gassen gibt zwischen dem Dom und dem Römer. Und das ist jetzt schon, wie hat es jemand ausgedrückt, die Rückbesinnung, die architektonische, das sei das Hauptmedium der deutschen Rechten. Darüber würden die wahrscheinlich dann, also so kommt die AfD in eure Gehirne, indem deswegen sie Altstädte nachbaut. Deswegen sind die Rechten so hip in der Altstadt. Ja, ich glaube auch. Warum, in der Wiener Altstadt. Warum haben wir so viele Wohnprojekte, Alter? Neue Altstadt, lesbische Wohnsiedlung. Ich halte sie aus. Nee, die neue Altstadt ist ja eher so ein, wirklich, da wurde eine architektonische Sünde einfach ausgebessert. Also das ist wirklich, dieser Platz war einfach pottenhässlich, muss man so sagen. Und jetzt ja, macht man so schön. Ja, ja, aber eine Sache muss man dazu wirklich sagen. Und ich kann mich noch an eine Zeit erinnern, wo ich auch in Frankfurt gewohnt habe und wo die ganzen Gebäude einfach total kaputt waren und die einfach irgendwelche Plakate gedruckt haben und vor die Gebäude gehängt haben, damit die ganzen Touristen ihre schönen Fotos machen konnten von der schönen Altstadt. Fassade, ja, in Anführungszeichen, ja. In Frankfurt hat man so viel Tourismus alleine durch den Flughafen, dass es sich da vielleicht schon lohnt, da auch wenn man sagt, ja, Disney-artig, Disney-World-artig, da nochmal so ein bisschen Rekonstruktion zu machen, weil es sich da einfach wirklich wirtschaftlich lohnt. Es lohnt sich da wirklich wirtschaftlich, ja. Und da dann halt auch wieder zu sagen, so, ja, keine Ahnung, das ist, also, gut, die Vorwürfe stehen ja immer im Raum, ne? Die Architektur, ich weiß jetzt nicht, inwieweit der Intersektionalismus in der Architektur schon vorgedrungen ist. Ja, aber bitte, Hauptmedium der Neurechten. Blödsinn. Ja, einen historischen Bau zu rekonstruieren, wer kann da dagegen sein, außer dass es halt natürlich Geld kostet? Aber das Tourismusargument habe ich ja gerade schon gebracht. Also wenn es sich lohnt, warum nicht machen? Warum nicht? Ja, und was ist die Alternative? Alles platt zu machen und Hochhäuser hinzubauen. Ja, noch mehr Geschäftshäuser. Genau das, was Frankfurt braucht. Naja. Das machen sie ja an anderen Stellen sowieso die ganze Zeit. Also, wir können doch mal statt dieser Commerzbank-Arena was anderes bauen. Zum Beispiel ja, so eine lesbische Siedlung. Das Waldstadion war viel sympathischer. Ja, das stimmt. Wer ist Pokalsieger? Nur die SG. Wer ist ja. Pokalsieger? Das war die Welt. Ja, dafür wissen die Lesben von Frankfurt jetzt nicht, wo sie wohnen dürfen. Du bist herzlos. Doch, die wohnen im Lesbend. SPD, neue Strategie, ja. Wenn man runterscrollt, so zweiter, dritter Absatz, glaube ich. Wir gehen in die große Koalition und dann überlegen wir uns, was wir machen, okay? Okay. Genau. Wir suchen Strategie, ja. Und zwar hatten sie, genau, Uneinigkeit beim dritten Geschlecht im Pass. Da haben sie, das ja, gehört das zur Strategie. Das Thema ausgegraben, was sie so finden konnten, offensichtlich. Das ist so ihre Strategie, ne? Das irgendwie zu klären, ob da jetzt weiteres Diverses oder Inter. Das ist diese Wedge-Issue, wie man auf Englisch sagt. Das ist das Ding, wo sie die Massen wieder auf ihre Seite mitbringen wollen. Genau, ja. Viel Glück. Ja, aber dann darf Inter halt nicht kommen, sonst sterben sie in einem schrecklichen Shitstorm. Weil Inter würde ja irgendwie nahelegen, dass das nur für Intersexuelle ist. Ja, richtig, das würde wieder ausschließend sein, ne? Klar. Ja. Ja, dafür freut sich dann der LJ, wenn er dann divers kriegt. Vor allen Dingen weiteres. Ich würde es im Leben nicht haben wollen, mich irgendwie in der Kategorie weiteres einsortieren zu lassen. Vor allen Dingen Res. Nicht weite Reha oder so oder weite Reh. Das trifft aber am ehesten zu, würde ich sagen, weil divers ist man ja irgendwie auch nicht. Man nee, ist ja schon gar nicht. Ich möchte auch ferner liefen sein. Ich möchte ferner liefen sein. Heutzutage muss man doch so voll divers sein. Also wenn nicht divers ist, na, was ist los? Naja, eigentlich trifft das Inter ja am besten zu, wenn man das jetzt mal biologisch sieht, von dem, wofür sie es machen wollen. Anderes könnte man das noch nehmen, ne? Ja, aber Inter hat auch wieder Inter, beziehungsweise Inter Alia hat auch wieder eine juristische Konnotation, deswegen das in den Pass einzutragen ist. Ja, was denn für eine? Ja, ich bin nicht zu konkret, ne? Erklär mal, was heißt das Wort? Nach der Datenschutzgrundverordnung darfst du das nicht mehr so offensichtlich. Das steht dann da, das muss der Passbeamte freirubbeln am Zoll. Das darf dann nicht mehr offen drinstehen. Ja, ich bin auch dafür. Sollen sie einfach das Geschlecht ziehen aus so einem Container mit Bällen? 6 aus 9 kurzen. Mit so Fahrstuhlmusik im Hintergrund an der Zollkontrolle. Experten bestreiten, Bienen sterben in Deutschland. Die Honigbiene sei nicht bedroht, solange es Imker gibt, sagen Forscher im Zeitmagazin. Angela Merkel ruft derweil im Bundestag zum Einsatz gegen das Bienensterben auf. Wir haben zwar generell einen Trend durch Überbenutzung der Umwelt, dass hier und da bestimmte Tierarten aussterben und davon sind auch einige Bienenarten bedroht, aber dieses generelle Bienensterben, dass in ein paar Jahren wir keine Bienen mehr haben und dann niemand mehr die Blüten bestäubt, das ist halt an den Haaren herbeigezogen und hier ist halt ein Mensch, der halt schlau ist, der uns das bestätigt und der forscht an der Universität Halle an Bienen herum. Was ist mit anderen Insekten? Wird das auch besucht wird? Ich meine, das Letzte, was ich gehört habe, wäre, dass die Insekten seit 1990 um 75% abgenommen hätten. Ja, unabhängig von Bienen. In dem Artikel ging es nur um Bienen. Okay. Hier haben wir einen Artikel darüber, dass an der kanadischen Grenze Pamphlete verteilt werden, wie man illegal die Grenze übertritt. Und ich finde es immer ganz interessant, wie... Also ich weiß nicht, ob es das vor 10, 20 Jahren auch schon gab. Ich habe bisher nie was drüber gelesen, aber ich finde es irgendwie interessant, dass halt immer wieder so Pamphlete auftauchen, die halt erklären, wie man illegal über die Grenze kommt. Du könntest es an historisch sehen. Du könntest sagen, das ist so ein Wiederaufleben von der 68er Vietnamkriegsgeschichte, weil da sind ja auch viele US-Amerikaner, wenn die ihren Draft bekommen haben, nach Kanada geflohen. Also vielleicht kommt das so ein bisschen daher. Ich will es nicht verteidigen. Ich wollte nur diesen historischen Aspekt mit ins Ding bringen. Ja, und auf jeden Fall hier, der Artikel ist die Zusammenfassung von einer TV-Sendung, die auf Französisch erschienen ist. Eine bessere Quelle konnte ich leider nicht finden. Aber ja, da werden Pamphlete verteilt. Also um aus Amerika nach Kanada zu kommen. Genau. Okay. Also, um aus USA sollte man vielleicht besser sagen, aber du hast ja verstanden, was ich meine. Das Europäische Parlament hat sich dazu entschlossen, die Wahlen in der Türkei nicht zu observieren. Das ist doch mal positiv. Die haben eigentlich eingesehen, dass das nichts bringt und haben gesagt, da fahren wir nicht hin. Ja. Das kostet nur Steuerzahlergeld. Ja. Außerdem ist das ein lupenreiner Demokrat, der würde ja nichts Falsches machen. Eben. Mesut hat gesagt, der ist total okay. Der Europäische Menschengerichtshof hat ein Case, also einen Fall aus der Türkei nicht anerkannt, weil alle nationalen rechtlichen Wege noch nicht ausgeschöpft worden sind. Und es geht darum, dass halt wieder eine Zeitung zerstückelt worden ist, durch halt Leute verhaften, Redaktionsstube übernehmen und dann Zensoren einsetzen in der Redaktionsstube, Journalisten, die nicht so ordentlich schreiben, direkt zu entlassen, den anderen eine Chance zu geben, aber halt alles auf Linie bringen. Die Abgabezeiten für die Artikel werden mehrere Stunden verlängert und dann muss man einen Regierungsbeauftragten, der jetzt in der Journalistenstube hockt, erstmal die Artikel vorlegen und man darf auch das Archiv der eigenen Zeitung nicht mehr für Recherchen verwenden. Und das wurde dann beim Europäischen Menschengerichtshof halt vorgetragen und er hat es abgelehnt und er hat ja auch irgendwie eine Rate von 350 Fällen, wo es zu einer Verhandlung gekommen ist von 100.000, die angezeigt worden sind. Also, ja. Was hat denn damit zu tun, wenn es doch in Europa geht? Türkei, Europa? Der Europäische Menschengerichtshof, da ist auch Russland drin, Türkei, okay. Und will sich an Grundrechte wie halt Meinungsäußerungen und Recht auf Besitz, die muss also ich mal verpflichten. Oder so, das war mir nicht klar, jetzt einfach. Also hier in dem Fall, es geht hier generell noch um eine ganz andere Ebene, und zwar um das, was so international als Beamtentum bezeichnet wird. Ja, wenn du ein Staatsbeamter bist, dann bist du dem Staat verpflichtet, du hast bestimmte Privilegien, aber du solltest rein theoretisch neutral sein. In bestimmten Staaten wird das anders gehandhabt, aber genau hier in der Türkei geht es auch darum, weil in der Türkei gab es eine Kultur der neutralen Beamten, der unpolitischen Beamten. Manche Leute sagen, der Deep State stabilisierenden Shadow Government Beamten. Aber diese Kultur gab es und die hat Erdogan ja gebrochen. Und darum geht es hier. Und das wurde halt vor dem Europäischen Gerichtshof verhandelt, ob das, ob es irgendwelche europäischen Gesetze gibt, die dagegen sprechen, was Erdogan da gemacht hat. Und zumindest ging nicht in der Assoziation, wie Erdogan zur Europäischen Union steht. Also um Deep State war in dem Artikel nichts geschrieben. Also. Ja, nee, ich sage ja nur, es geht um das Beamtentum, das ist meine Interpretation. Es ging um Artikel für Meinungsfreiheit, also in dem Artikel. Redacted arrested for redacted outside redacted Leeds Crown Court issue media ban. Es geht hier um einen Rotherham Rape Scandal, darum, dass jemand sich vor dem Gericht aufgehalten hat und Fragen gestellt hat und es gibt eine Nachrichtensperre über die Verhaftung zu berichten und ja, dazu haben wir hier einen Artikel. Ja, eine britische Person, die halt in den letzten Jahren mediale Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Das Lustige an der ganzen Sache ist diese Person, die hat im Rahmen eines anderen Gerichtsverfahrens ein Gesetz gebrochen und damit dieses Gerichtsverfahren, was mit dem an sich überhaupt nichts zu tun hat, nicht beeinflusst werden darf darüber medial nicht berichtet werden in England. Ich persönlich weiß jetzt gar nicht, wie das hier in Deutschland ist, ob wir einfach den Namen von dem sagen dürfen, ob wir sagen dürfen, um welchen Gerichtsprozess es geht. Und deswegen habe ich persönlich mal diesen Artikel hier eingereicht, obwohl der von Breitbart ist, was keine gute Nachrichtenquelle ist. Aber ich fand den Umgang mit diesen Nachrichten gut von denen, weil alle Nachrichten-Outlets haben in dem Moment, wo die britische Regierung gesagt hat, ihr dürft darüber nicht berichten, es gibt einen Nachrichten-Ban, mussten alle Leute ihre Artikel löschen. Und Breitbart hat Folgendes gemacht, die haben alles in dem Artikel rausgenommen, was halt irgendwie auf Rückschlüsse liefern könnte auf diesen anderen Fall, um rechtlich sicher zu sein. Deswegen, redacted outside for arrested for redacted outside redacted. Ja, alles zurückgenommen. Also auch wenn Breitbart kein wirklich gutes Nachrichtenoutlet ist, fand ich den Umgang sehr gut, weil die haben wenigstens den Artikel dagelassen. Man weiß, um wen es geht. Und nochmal, ich weiß gar nicht, dürfen wir überhaupt sagen, um wen es geht? Robert Paulson. Ich beuge mein Knie vor keinem Blaublütigen. Der Mann heißt Tommy Robinson. Sicherlich nicht jemand, den ich unbedingt zu Kaffee zu Hause haben wollte, aber jemand, der sich ganz legal in der Demokratie Gehör verschaffen wollte. Und überhaupt, warum? Also er hat sich dagegen, er hat gemacht, weil es ging um einen anderen Fall. In diesem Fall geht es um, es geht um Ausländer und es geht um Vergewaltigung und um andere Sachen. Und der war vor dem Gericht und hat sich gefilmt. Und damit hat er gegen auf eine Auflage verstoßen und hat gegen ein anderes Gesetz verstoßen. Und deswegen ist er jetzt verhaftet worden. Nur zum Hintergrund. Ja, und es kann jetzt sein, dass er halt für einige Monate ins Gefängnis kommt. Da gibt es die Befürchtung, dass halt, weil er eine sehr kontroverse Gestalt in England ist, dass es halt im Gefängnis Leute gibt, die halt vielleicht ein Interesse daran hätten, dem Schaden zuzufügen. Deswegen gibt es viele Leute, die sich Sorgen um den machen. Und es gibt andere Leute, die den jetzt halt aufbauen als, das ist unser Märtyrer. Und wenn dem was passiert, ne, dann ist das halt auch nur gut für welchen Cause auch immer. Ja, und es ist generell eine sehr seltsame Situation in England, weil man darf im Endeffekt nicht darüber reden in England selber. Und deswegen alles, was wir hier sagen, selbst wenn es nicht strafbar ist, wir haben gar nicht die Informationen, um objektiv darüber berichten zu können, weil aus England her darf man nicht sagen, was da passiert ist. Man darf es nicht, sonst macht man sich strafbar. Was halt schon sehr, ja, Demokratie, lebenslänglich. Ja. Und hierzu da, ich denke mal, das sind die Richtlinien dazu, das hatte ich nochmal als Dokument eingereicht, das sind die Richtlinien aus England dazu, was halt im Endeffekt berichtet werden darf und was nicht berichtet werden darf und warum das nicht berichtet werden darf. Und ich schreibe nochmal in die Kommentare den Paragraphen dazu, der relevant ist für diesen Fall. Ich glaube, das war Paragraph 8, aber ich bin nicht mehr 100% sicher. Wir müssen uns gegen Donald Trump wehren und besser, mutiger, fleißiger, innovativer, freier, offener und schwuler und multikultureller werden, sagte Ulf Poschardt, Chefredakteur der Welt. Und dann gibt es auch noch einen Tweet von ihm dazu. Und auf der einen Seite sagt er, USA ist absolut pfui pfui und geht gar nicht in Ordnung und ach mein Gott. Und auf der anderen Seite hat er dann auf Twitter rausgehauen, einen Augenblick, die Schadenfreude, oft genug galliger, anti-amerikanisch grundiert, jener Trump-hassenden, die europäische und deutsche Außenpolitik Kita-Haftigkeit nicht verwindenden Leitartikler ist zum Heulen. Wie klein, wie arm, wie deutsch. Also irgendwie schafft er es, zwei Statements gleichzeitig rauszuhauen, die sich irgendwie im Widerspruch sehen. Und sein vorangegangenes Statement hat zu einem kleinen Shitstorm geführt. Und aber Entschuldigung, ich lehne mich jetzt mal wirklich aus dem Fenster und ich will dem jetzt überhaupt gar nichts unterstellen. Aber das liest sich, als ob der gerade sich einen guten Trip gefahren hätte und am besten hätte dem irgendein Kollege mal das Handy aus der Hand genommen. Ja, also was ist mit dem überhaupt los? Das ergibt doch überhaupt gar keinen Sinn. Ja, Außenpolitik, Kita-Haftigkeit. Was? Also bitte. Ich find's klasse. Ja, hier beschwert sich Herr Jan Fleischhauer darüber, dass die Menschen in Italien hohe Staatsschulden haben, eine hohe Staatsschuldenquote. Dass man Steuern nicht so gut bezahlt und dass die Deutschen weniger Nettovermögen haben im Vergleich zu den Italienern, aber in Italien jetzt plötzlich Forderungen im Raum stehen, dass die EU einen Haufen Geld an Italien überweisen soll und dass es doof ist. Ja, da habt ihr es. Ja, letzte Woche hatte ich ja auch die Forderung dazu von der Lega Nord und Cinque Stelle, dass die 250 genau. Milliarden Euro in Eurobonds bzw. Target 2 Schulden halt negiert haben wollen. Das steht auch weiterhin im Raum. Tatsächlich. Nach einer Woche immer noch. Ich glaub's selber nicht. Die haben ja auch so Sachen wie, die wollen Steuern senken und bedingungsloses Grundeinkommen einführen. Also sehr merkwürdige Forderungen. Also. Ja, also was in Italien gerade abgeht, das wird noch sehr interessant. Vor allem, weil sich Spanien jetzt ja tatsächlich, nachdem die Sache in Katalonien sich so ein bisschen beruhigt hat, auch so ein bisschen in eine andere Richtung bewegt, als man das erwartet. Aber vielleicht kommen wir dann noch dazu. Wenn nicht, dann nächste Woche. Das ist hier gerade eingeblendet. Vielleicht geht es hier direkt schon darum, ja? Ja, das ist das. Ja, hier geht es genau, in dem Artikel geht es darum, dass halt, nachdem Italien nicht nur politisch sich neu orientiert und die Forderungen, die im Raum stehen, haben wir ja jetzt gerade schon mal angesprochen, das hat im Endeffekt, da Italien und Spanien wirtschaftlich sehr eng verzahnt sind, auch auf die spanische, ja, nicht auf die Wirtschaftselite, sondern wirklich auf die spanische, ja, also generell auf die spanische Wirtschaft, es hat ein Signal an die spanische Wirtschaft gesendet, die Zinsen werden steigen. So, das ist der Punkt. Weil Italien sich jetzt nicht mehr an die EZB-Richtlinien halten wird, das heißt, die Zinsen werden steigen, denken die Spanier. Und die ganze spanische Wirtschaft richtet sich jetzt darauf aus und das passt überhaupt nicht in das Konzept von der aktuellen Regierungsstrategie und deswegen wird es da wahrscheinlich auch nochmal einige Veränderungen geben werden und das Ganze übt halt wirklich Druck auf die Europäische Zentralbank aus, weil einfach generell die Europäische Zentralbank die Strategie fährt, niedrige Zinsen zu halten, wie solange es geht und immer mehr Länder einfach diese Strategie nicht mehr fahren wollen und sich auch wirtschaftlich darauf auslegen, dass diese Zinsen wieder steigen müssen und wenn die Zinsen dann nicht steigen würden, hätten die extreme wirtschaftliche Nachteile und das kann die EZB auch nicht zulassen, weil sie ja auch dafür zuständig ist, ein gewisses Gleichgewicht zu halten, europäisch, und deswegen sind die alleine dadurch gezwungen, auch zu handeln. Ja, es ist ein interessanter Artikel. Nicht alles, was ich jetzt gesagt habe, kommt drin vor, aber generell die Sache mit den Eurobonds, die der Macron will, europäische vereinheitlichte, ja, Schuldentitel, ob das überhaupt noch stattfinden wird, ob nicht vielleicht vorher im Eurosystem sich noch was verändern wird. Ich finde das sehr spannend, was da gerade passiert. Ich habe das ja überhaupt gar nicht erwartet, muss ich wirklich sagen. Vor allem nicht aus Spanien. Ja, Trump moves to ease the firing of federal workers. Ja, Donald Trump ist generell ja sehr stark in der Kritik, aber jetzt muss ich wirklich eine sehr große Kritik an ihm üben. Und zwar eine Sache, die ihm ja nachgesagt wird, ist, ja, ist er Neokon, er ist ein Hardliner, der ist, manche Leute sagen, ja, der mit Trump kommt der neue Faschismus oder Trump ist ein Faschist oder ist, ja, viele zeichnen ihn ja auch sehr stark. Und ich muss jetzt wirklich sagen, eine Sache, die er jetzt wirklich angeht, die mich persönlich, ja, doch irritiert, die ich auch schon mal angesprochen habe, auch hier in dem Stream, ist, dass er im Endeffekt jetzt auch auf die bürokratische Ebene geht und das Privileg, was halt Bürokraten in Amerika haben, wie es Beamte hier in Europa auch haben. Also das will er jetzt im Endeffekt ändern. Er rechtfertigt das damit, dass es gerade einen Skandal gibt in Amerika, dass halt über administrative Wege Informanten in seine Administration eingeschleust wurden, die halt an verschiedene Geheimdienste Informationen weitergegeben haben, während des Wahlkampfes, aber auch nach dem Wahlkampf. Und er hat damit aber tatsächlich jetzt rechtliche Handhabe, dass er das ändern kann. Und das ist wirklich eine Säule des amerikanischen Gesetzes, das seit 1883 steht. Den Namen weiß ich jetzt gerade nicht aus dem Gedächtnis. Ich hatte es schon mal verlinkt, ich verlinke es nochmal. Wenn der Donald Trump das wirklich ändert, dann kann er im Endeffekt nach Gutdünken alle Leute feuern, alle Leute verlieren ihre Pensionsansprüche in Amerika und dann ja, dann können wir wirklich mal sehen, ob der wirklich so schlimm ist, wie alle immer sagen, oder ob der nur ein bisschen aufräumen will. Weil wenn er das wirklich durchzieht, dann ist zumindest für ein paar Jahre in Amerika die Administration, ja, also ich sehe das sehr bedenklich, weil das ist ein extremer, sehr, sehr extremer Eingriff in wie der ganze Staat in Amerika überhaupt funktioniert. Und ja, viele Leute regen sich ja über Trump auf und ich finde das extrem krass, dass er das macht. Ja, egal was ist mit dem Iran, Korea, Stormy Daniels, was auch immer, alles egal. Aber das hier, das kann extrem missbraucht werden. Und da bin ich wirklich gespannt, was da passiert. Ja. Ja, und hier kommen wir zu dem einen, was ich gerade angesprochen habe. Und im Endeffekt geht es darum, dass, ja, wie ich schon gesagt habe, es wurde institutionell vom FBI und von CIA die Trump-Kampagne während des Wahlkampfes infiltriert mit Informanten. Es wurde offiziell gesagt, ja, es geht darum, dass nicht irgendwelche ausländischen Staaten Einfluss auf den Wahlkampf ausüben. Und sollte das passieren, dann werden wir diese Information weitergeben. Man kann jetzt im Endeffekt sagen, ja, da die Leute die ganze Zeit da waren und nicht irgendwelche Sachen jetzt wirklich gerichtsfest geworden sind, was irgendwelche Manipulationen angeht, ist da wohl nichts gewesen. So. Und deswegen ist das jetzt mittlerweile ein handfester Skandal. Unter anderem deswegen, weil die Methoden, die da angewandt wurden, doch ein bisschen jenseits von dem sind, was halt den Standardhandbüchern entspricht. Hier gibt es einen Artikel von Glenn Greenwald aus dem Intercept. Ja, beide auch mit Vorsicht zu genießen, aber der Artikel ist sehr interessant. Da nimmt er im Endeffekt ja, Bezug darauf, dass die Person, die jetzt quasi diese gesamte Geheimdienstoperation geleitet hat, hatten wir letzte Woche auch, der Name, der entfällt mir immer wieder, das ist irgendwie Operation Typhoon oder Operation Hurricane oder irgendwie sowas. Die Person hat im Endeffekt in den 1980ern schon in einem anderen Präsidentwahlkampf genau das Gleiche gemacht und ist aufgeflogen und das Ganze ist schon verarbeitet worden und deswegen ist das jetzt im Endeffekt der Spygate-Skandal Nummer 2, der im Endeffekt, wie ich es gerade schon gesagt habe, Donald Trump innerhalb der Administration die Freiheit lässt, ja, diesen bürokratischen Teil etwas zu lockern und da mit Gutdünken Leute zu feuern und wirklich außerhalb von normalen Arbeitsverträgen, die normalerweise üblich sind, zu entlassen. Wie gesagt, dass sie auch keine Pension mehr bekommen und solche Sachen. Ja. So, ich muss es jetzt nochmal sagen, es ist im Endeffekt der Pendleton Civil Service Reform Act aus dem Jahr 1883. Ich habe es jetzt nochmal nachgeschlagen, weil es mir wirklich entfallen ist. Und wie gesagt, 1883. Ja, das ist seitdem ein Statut. Ja, es ist anders als hier, aber stellt euch vor, das preußische Beamtentum, nur das amerikanische Pendant, das versucht Donald Trump jetzt abzuschaffen. Ich finde das krass. In Saudi-Arabien wurde eine Frauenrechtsaktivistin ins Gefängnis geworfen. Nein, halt verhaftet. Von Spezialeinheiten. Sie hat sich außerhalb von Saudi-Arabien in den Vereinigten Emiraten aufgehalten und ist dort trotzdem halt verhaftet worden. Und ihr ging es darum, dass Frauen fahren dürfen, Auto fahren dürfen. Und das war aber auch nur ein erster Schritt. Sie findet diese Guardian Laws auch nicht so toll, also dass Frauen ohne die Zustimmung eines Guardian heiraten, einen Pass beantragen oder reisen dürfen. Und kurz bevor in Saudi-Arabien der Bann halt beendet wurde für das Fahren von Autos von Frauen, ist sie halt verhaftet worden. Und man wird jetzt sehen, was mit ihr gemacht wird. Aber das mit dem Guardian ist doch, glaube ich, sogar schon für, wenn man überhaupt rausgehen will. Ja, also da gibt's, es beschränkt sich nicht nur auf Pass beantragen und so Sachen, heiraten, aber halt, das sind so die wichtigsten oder die stärksten, Du darfst ja gar nichts machen ohne so einen Guardian dabei. Ja, wenn du in der Öffentlichkeit getroffen wirst, selbst in der Gruppe, ist das ungut, also, ja. Hier, geh mal auf die Seite 27. Also, hier, Verletzungsreport aus den USA. Ich habe ein vergleichbares EU- oder Deutschlandstatut nicht gefunden, aber ich fand hier die Gegenüberstellung von Männlein und Weiblein in Sachen Unintentional Injury Death Rates, also ohne Absicht zu sterben, fand ich ganz interessant, weil man hier ziemlich deutlich verschiedene, Risikobereitschaft innerhalb der Geschlechter wahrnehmen kann. Also bei den Männern, also Male, bei den männlichen Jugendlichen ist es halt wesentlich höher, dass du aus Versehen irgendwie stirbst. Und das kommt halt von einer hohen Risikobereitschaft. Und ja, halt einfach Geschlechtsunterschiede. Da habt ihr es. Das ist doch alles konstruiert. Ja, also. Unfälle sind auch, die machen das extra so, dass die Männer mehr Unfälle haben. Das Patriarchat steckt da. Wir hatten sie ja auch neulich davon, dass Frauen zu wenig in Bitcoin investieren. Und da habt ihr zum Beispiel einen Grund, warum. Ja, weniger Risiko. Deswegen sterbt ihr auch weniger oft, wenn ihr jung seid. Also, hier, das ist die Biomasse-Distribution auf der Erde. Und wenn du etwas runterscrollst, sehen wir ein interessantes eine interessante Übersicht über die Biomasse auf der Erde. Ein richtig schönes Bildchen. Ah, klick das nochmal an. So schön sieht es im Archiv gar nicht aus. Jetzt, Settle. Also, diese Archaea ist so ein Urlebewesen, also die noch keinen Zellkern haben. Protists sind so algenähnliche Dinger, so, also Algen und auch noch ein paar andere Meerespflanzen. Und ich finde es ganz interessant, sozusagen die Verteilung. Und zum Beispiel auf der rechten Seite Livestock, das ist das Vieh, was wir Menschen haben, 0,1 Gigatonne, was 1 Million Tonnen sind, und Menschen sind 0,06 Gigatonnen. Also, so. Da habt ihr es. Ja. Aber ich fand einfach so die Übersicht cool, sozusagen zu sehen, wie viele Tiere rumkriechen und wie viele Pflanzen es gibt und 70 Gigatonnen Bakterien und ja, also ich find's total krass. Also 12 Tonnen Pilze, weißt du? 12 Gigatonnen, also 12 Millionen Tonnen Pilze. Wenn die Bakterien sich einfach zusammentun würden, die würden uns überrennen. Ja. Einfach durch die Masse. Ich finde es schickig, einfach so die Übersicht. Sind da irgendwo auch Insekten dabei? Nee, war nicht dabei. Hier in dem Artikel geht es darum, dass ja hin und wieder so Kulturstätten von einem Erdbeben oder einer Gruppe wie dem IS zerstört wird. Und Google hat jetzt eine Non-Profit gegründet, die halt in Kulturstätten 3D-Kameras aufstellen und halt alles abfotografieren, um das dann der Nachwelt zur Verfügung zu stellen, weil es halt kulturmäßig halt wichtige Stätten sind, die man halt der Nachwelt erhalten möchte. Wenn dann ein Erdbeben kommt und es weg ist, halt schade. Und jetzt gibt es Kritiker, die davon sprechen, dass das digitaler Kolonialismus ist, weil man ja die Rechte daran nicht hat, und das, was Google da macht, pfui pfui ist, weil es halt Kolonialismus ist. Was habt ihr's? Weil Kolonialismus ist, wenn man das bewahrt, oder was? Ja. Genau. Ihr müsst euch mein Gesicht jetzt vorstellen. So. Ich habe da mal eine Frage, weil seit über 10 Jahren ist es ja so, wenn du nach Amerika einreist, wird dir dein gesamtes Gepäck gescannt mit einem CT und es wird ein 3D-Bild davon erstellt. Ist das dann auch Cultural Appropriation? Ja, ja. Nee, Kolonialismus halt. Ne? Also, ja. Frag doch nicht immer so dumme Fragen. Ja, aber generell gibt's ja diese Online-Strömung von den digitalen Kolonisten, die ja auch sagen, dass sie dann sich auf Facebook geheime Gruppen machen, wo sie copyright-geschütztes Kunstmaterial posten, um dann heimlich im Widerstand zu sein und dann zu gucken, wie lange der Algorithmus braucht, bis die Gruppe geschlossen wird und sehr, sehr vibrierende Online-Gemeinschaft. Vor allem, was ist mit all den Dokumentationen, das ist doch auch, da haben die auch dem Monument seine Seele geklaut. Ja. So ein 3D-Scan ist nur schlimmer. Wir sollten Reparationen zahlen. Ja, ja, bald machen sie die Boston Soy Milk Party und erklären ihre Unabhängigkeit. Und Napoleon hatte Zeichner dabei, als er in Ägypten war. Ja, die Sau. Ja, die Video Days 2018 können nicht stattfinden wegen zu geringem Interesse. Wegen Napoleon. Ja, genau. Das ist auch Kolonialismus. Ja, diese Plattform hier, YouTube, die ist kolonialisiert von irgendwelchen Leuten, von denen wir in unserer Altersklasse nichts gehört haben, aber irgendwelche 12-Jährigen wollen die sich anschauen, aber dieses Jahr wohl nicht genug und deswegen gibt es keine Video Days. Merken Sie langsam, dass das irgendwie kein YouTube tragendes Geschäftsmodell ist, oder was? YouTube in Deutschland, ja, Kinder. Da gab es doch mal diese Veranstaltung, die sich an Jugendliche gerichtet hat, wo wirklich die Schulklassen hingefahren sind. Wo die gibt es auch dieses Jahr wieder. Du meinst die TinCon. Ist das gewesen? TinCon. Nee. Das war schlimmer. Das war. Ach, ich das war die schlimmer halt wie die TinCon. Aber ich glaube sogar, der André Teilzeit wäre da sogar ein Speaker gewesen. Ja, das war die TinCon. Oh, die TinCon, okay. Die gibt's aber noch, ja? Die gibt's noch, ja. Ich glaube, Video Days sind eher so halt diese Mainstream-Nasen, die unter Trends auftauchen, wo man sich halt mit Grausen abwendet. Ach ja, kommen wir zum tollen Thema. DSGVO. Ja, jetzt hat sie ja zugeschlagen. Vielleicht habt ihr es ja selber schon mitbekommen in eurem täglichen Surfen. Oder wer weiß, wenn ihr irgendwelche Verträge abgeschlossen habt oder irgendwelche Leute wollten eure Terms and Services erneuern oder solche Sachen. Und ja, es gibt halt immer noch Leute, die sagen so, ja, das ist alles gar nicht so schlimm und man braucht sich da gar keine Sorgen zu machen. Und hier habe ich mal ein relativ rationales Beispiel rausgesucht. Der hat nicht die schlechtesten Argumente, sage ich jetzt mal. Nur er sieht das halt alles durch eine ziemlich rosarote Brille, weil er halt ja beispielsweise bei bestimmten Sachen sich auf Aussagen verlässt von Verbraucherschutzorganisationen und nicht von Gerichten. Ja, beispielsweise was Bilderrechte angeht. Ja, er meint beispielsweise, dass wenn man durch die Gegend läuft und Bilder verwendet und nicht nur privat verwendet, sondern auch beruflich verwendet, dass das immer noch von der Künstlerfreiheit gedeckt wäre und solche Sachen. Wobei er selber in einem Nebensatz sagt, ja, natürlich muss die deutsche Regierung dann noch eine Rahmengesetzgebung machen. Das ist ja das, was ich schon mal erwähnt habe hier, der sogenannte Omnibus-Bill. Ja, und nach dem Omnibus-Bill kommt die Privacy-Richtlinie nächstes Jahr. Das wird auch nochmal ein Haufen, das wird nochmal was ganz anderes werden. Aber dieser Omnibus-Bill, der soll halt im Endeffekt solche Sachen regeln wie, ja, wie ist es denn, wenn du durch den Park läufst und du machst Fotos, ja, ist das jetzt nach europäischer Richtlinie total verboten oder gibt es da Ausnahmen nach nationaler Gesetzgebung und diese nationale Gesetzgebung, die darf gemacht werden, aber die ist noch nicht gemacht worden. Und ja, wie ich schon mal gesagt habe, im Omnibus-Bill wird das gemacht werden, und der wird beschlossen werden im September. Bis dahin kann der Herr hier sagen, was er will, aber er kann auch nur eine rechtliche Einschätzung geben und jeder, ja, in einem Rechtsstreit gibt es immer unterschiedliche Einschätzungen, wie ein Tatbestand zu bewerten ist. Und deswegen, solange es nicht eindeutig rechtlich geregelt ist, ja, werden die nächsten Monate sehr interessant werden. Und das Besondere an der Sache ist ja die, ich weiß nicht, ob das jetzt noch kommt, viele Unternehmen sagen einfach voraussehend, ja, wir machen jetzt einfach die Schotten dicht, wir setzen uns der ganzen Sache gar nicht aus. Und wenn ihr in Europa unterwegs seid, dann, ja, könnt ihr uns nicht mehr angucken. Ja, es gibt ja einen Webservice, der nennt sich Privacy Shield. Ja, da geht es um, ja, um Zertifikate und HTTPS-Verschlüsselung und. Und seit ein paar Wochen gibt es auch einen Service, der nennt sich GDRP Shield. Ja, also General Data Protection. Ich bin im Englischen nicht firm, was den Begriff angeht, aber halt Datenschutzverordnung safe. Und viele amerikanische Unternehmen haben sich da einfach angemeldet und deren Webseiten sind von Europa aus ohne VPN nicht mehr abrufbar. Und ja, die Chinesen haben ihr Internet. Jetzt haben wir auch unser eigenes Internet. Und dann gibt es noch so ein Internet. Ist das nicht schön? Ja, hier gibt es die Hall of Shame von... ja, hier werden im Endeffekt Fails aufgezeigt von Unternehmen, die versuchen irgendwie nicht einfach alles zu blocken, sondern doch irgendwie Compliance zu machen. Allerdings versuchen die natürlich immer mit ihrem wirtschaftlichen Interesse die Compliance so zu machen, dass man so viele Daten wie möglich doch noch denen weiterschieben kann. Ja, Ghostory ist natürlich, wir empfehlen ja immer als Adblocker U-Matrix und NoScript. Ja, ich glaube, alle anderen Adblocker Ich empfehle uBlock Origin und NoScript, ist überhaupt gar kein Adblocker, das macht zu viel weg. Heutzutage kannst du ohne JavaScript ganz viele Seiten komplett knicken, aber naja, wer sich den Klotz gerne ans Bein binden will, der soll das gerne tun. Ja, aber NoScript hat ja wenigstens keine Whitelist Policy, das meine ich damit. Die lassen nichts durch. Das, ne, wenn man das hat, dann kommt halt kein Scheiß durch. Das meine ich damit. Ja, und lassen auch irgendwelche Anwendungen nicht durch. Ja, ja, es ist natürlich ein Klotz am Bein, aber sagen wir mal U-Matrix, die haben ja auch kein Werbeinteresse, Origin, wie IO beispielsweise, der normale sogenannte, in Anführungszeichen, Adblocker oder Adblock Plus. Ja, dieses Add-on, das lässt tatsächlich Werbung durch, wenn die Werbetreibenden der Firma Geld zahlen. Das macht U-Matrix nicht und NoScript auch nicht. Aber ja, NoScript, ja gut. Ne, ist nicht angenehm, aber ja. Ja, also bei den ganzen Beispielen fand ich ein besonders interessantes Beispiel, das Beispiel von Yahoo, wo Yahoo im Endeffekt gesagt hat, okay, wir haben hier 300 verschiedene Unternehmen, denen wir die Daten weitergeben. Kannst du mal bitte für jeden ein Häkchen setzen, dass du denen die Daten nicht senden willst? Solche Sachen. Es ist natürlich, ja, also wenn man Adblocker benutzt, wenn man Anti-Tracker-Sachen nutzt, dann hat man das Problem nicht, aber es wirft nochmal ein Licht einfach auf die ganze Infrastruktur von Werbenetzwerken und Tracker-Netzwerken und Monetarisierungsnetzwerken, auf denen ja die ganze Infrastruktur des Internets beruht, die Werbeinfrastruktur. Ja, die Leute glauben ja noch daran, dass man auf die Werbung klickt. Ich weiß ja nicht, wie oft ihr, wenn ihr überhaupt eine Werbung bekommen habt, letztlich mal auf eine Werbung geklickt habt, aber bei mir ist das schon eine Zeit lang her. Ja, vielleicht auf dem Handy mal, aber auf dem Computer? Ne, nicht wirklich. Ja. Tja. Und das ist noch ein anderer Artikel, wo einfach noch mal so ein paar interessante ja, eher komödiantische Auswirkungen der Datenschutzgrundverordnung nochmal aufgezeigt werden. Ja. Ich weiß nicht, kommen wir heute nochmal auf Facebook oder machen wir das nochmal separat? Ist auch gleich noch dabei. Okay. Ja, da waren ein paar nette Beispiele hierbei, aber wir haben, es ist jetzt zu viel. Also kann man sich ja hinterher durchlesen. Ja, das fand ich vor allen Dingen noch gut. Wir haben die Grundverordnung ja schon mehrmals gemacht. Ne? Die Behörden sind überfordert, die Unternehmen sind überfordert, die Richtlinien sind nicht klar. Es ist absolutes Chaos. Leute verdienen viel Geld damit, mit den Schulungen. Leute verdienen jetzt viel Geld damit, dass halt irgendwelche Unternehmen nicht ihre Sachen angepasst haben und sich deswegen Blöße gegeben haben, was das angeht. Und Unternehmen, wenn sie dann abgemahnt werden, zahlen sie im Zweifelsfall auch eher einfach vorsorglich, anstatt sich dieser Rechtsunsicherheit auszusetzen. Das ist halt der Punkt. Das ist halt auch der Punkt, warum so viele amerikanische Webseiten gesagt haben, hier, dann machen wir Europa einfach zu. Weil dann haben wir keine Probleme damit, bis die Sache geklärt ist. Dann machen wir es wieder auf. Das wird passieren, aber wann? Ja, ist gut. Auf jeden Fall dieses hier, also ist nicht alles schlecht, ne? Das würde ich einfach mit diesem kleinen Tweet hier nochmal zeigen. Weil so kriegt man dann auch den öffentlichen Rundfunk dazu, keine Gottesdienste mehr zu übertragen. Insofern hat das durchaus meine Zustimmung. Also ich bin auch wirklich ein Verfechter vom Datenschutz. Ich hoffe, es kommt vielleicht nicht so rüber, aber es ist halt ein Unterschied, auf welcher Ebene man das ansetzt. Ja, und beispielsweise einen Gottesdienst nicht zu übertragen, weil das Publikum nicht die Einwilligung gegeben hat. Das kann ich eher nachvollziehen als halt bestimmte Regelungen der DSGVO. Ja. So, Facebook-Chef vom EU-Parlament. Ja. Ja, Mark Zuckerberg hat das EU-Parlament besucht. Das ist ja ein seltener Besuch gewesen. Und das haben einige Parlamentarier auch wirklich dafür ausgenutzt, um sich zu profilieren. Ja, ich meine, ja, da ist man bestimmt cool, wenn man sagen kann, seinen Enkeln so, ja, ich habe mit dem Mark Zuckerberg gesprochen, der muss meine Fragen beantworten. Aber generell, ja, zwei Worte zur Gesamtveranstaltung. Es war absolut unwürdig, weil es ist ein Kompromiss gewesen. Der Mark Zuckerberg hat gesagt, okay, ich einige mich mit euch auf ein Format. Ich komme an, ich mache ein Eingangsstatement, ihr stellt eure Fragen, ich notiere mir eure Fragen, ich beantworte eure Fragen, wir haben ein Zeitlimit und dann gehe ich wieder. So. Und wie man in so einem Rahmen überhaupt irgendwas vernünftig besprechen kann, ja, das könnt ihr euch jetzt selber mal überlegen. Im Endeffekt hat der Mark Zuckerberg das Ganze nur dazu genutzt, zu sagen, okay, Facebook ist, wie Facebook ist. Wir haben alle Daten von allen Leuten. Wir kommen euch dahingehend entgegen, dass wir uns an die Datenschutzgrundverordnung halten. Und die Datenschutzgrundverordnung, wenn man sie wirklich, wirklich eins zu eins umsetzt, ist sie wirklich sehr streng und sie hat ja auch einen gewissen Sinn. Und wenn man jetzt sagen würde, wenn Facebook diese Datenschutzgrundverordnung wirklich einhalten würde, in Anführungszeichen, dann wäre der Datenschutz bei Facebook tatsächlich auch nicht viel schlechter als, ich sage jetzt mal, auf einem Bürgerbüro oder auf einer anderen Behörde oder in anderen europäischen Ländern, in den Behörden. Und dann könnte Facebook tatsächlich eine Art von Identity Management übernehmen für die Staaten der Europäischen Union. Ja, was viele Leute sich ja schon wünschen teilweise, weil sie einfach sagen, ja gut, das ist vereinfacht den Ablauf im Alltag und so weiter und so fort. Aber es ist ja die Auslagerung von einem staatlichen, ja, von einer hoheitlichen staatlichen Aufgabe auf ein Unternehmen. Deswegen sehe ich das persönlich kritisch. Aber wenn man sich die ganze Anhörung anhört, ist es im Endeffekt nur so, dass der Mark Zuckerberg sagt, hier, Wir haben die Tools, die wir euch dafür zur Verfügung stellen können, das zu verwirklichen. Einerseits das Identity Management zu machen und andererseits halt auch den Nachrichtenfluss zu kontrollieren im Sinne von Parteien, wenn die ihren Wahlkampf machen. Und alle Fragen, die die europäischen Abgeordneten gestellt haben, gehen halt auch nur in die Richtung, okay, wie können wir das rechtlich so absichern, dass wir das auch wirklich nutzen können? Beispielsweise, wie können wir das kartellrechtlich absichern? Heißt, ihr müsst die Bücher öffnen für die EU-Behörden. Ja, solche Sachen sind da vorgekommen in diesem Gespräch. Einige lustige Sachen sind auch vorgekommen. Der Farage hat sich beispielsweise darüber beschwert, dass Facebook irgendwie Rechte blocken würde, aber sich gleichzeitig dafür bedankt, dass ja nur weil Facebook überhaupt da ist, Brexit passieren konnte und so kontroverse Sachen. Ja. Aber generell, ja, Facebook. Ich nutze Facebook persönlich nicht. Ich weiß auch nicht, inwieweit die ihre Versprechen wahrmachen können, aber wenn die Regierung halt bestimmte solche Sachen an Unternehmen auslagert, ich weiß nicht, ich finde das nicht gut. Ja, die Zensurmaschine und das Leistungsschutzrecht kommen in die Zielgerade der EU-Gesetzgebung. Ja, hier nochmal ein Artikel von der Julia Reda aus dem EU-Parlament und hier geht es um Upload-Filter. Upload-Filter hatten wir ja schon ein paar Mal auch thematisiert. Es ist genau das, wonach es sich anhört. Bestimmte Sachen dürfen nicht mehr hochgeladen werden. Und, ja, das klingt ganz schön harmlos, wie du das sagst. Ja, aber ich meine, ich resigniere schon fast, weil ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrucken soll. Soll ich mich jetzt total darüber aufregen? Ja, die solche sagen hier, keine Ahnung, solchen Alex Jones machen mich total so, oh, ja, die zensieren unsere Sprache. Oh. Nee, wenn du Alex Jones machst, musst du sagen, die Kannibalisten, Vampire kommen irgendwie und... Also, das sind interdimensionale Energievampire, die versuchen, über die Zensurgesetze Gedanken zu kontrollieren. Und mit den Upload-Filtern wollen unsere positive Energie aus dem Energieumfeld der Erde umleiten, um in ihren Energievampir-Hauptplaneten sich mit unserer Energie zu ernähren. Da ja, okay, um es nochmal so ein bisschen sachlich zu halten hier, im Endeffekt geht es hier einerseits um das Leistungsschutzrecht und es geht um die Upload-Filter und es geht im Zusammenhang mit der Datenschutzgrundverordnung halt darum, dass alles im Endeffekt erstmal auf den Prüfstand gestellt werden muss und Unternehmen im Zweifelsfall eher Sachen löschen, als dass sie sich einem rechtlichen Risiko aussetzen und dass halt nur gewisse vorgeprüfte Inhalte auch nicht von diesen Filtern betroffen werden. Sprich, wenn du beispielsweise wenn du Teil von einer Presseinstanz bist, ja, wenn du einen Presseausweis hast, wenn du Journalist bist und eingetragen bist und auf der Whitelist bist, sage ich jetzt einfach mal. So. Ja, und ja, also die Reda, die macht halt nochmal einen Aufruf, dass sie sagt, Leute, geht alle auf die Straße und macht was dagegen. Und ja, was man damit ja quasi machen kann, ist, man kann halt irgendwelche Informationen, wie zum Beispiel jetzt hier über den Tommy Robertson oder so, kann man halt quasi zu nicht speicherbar im Internet erklären und dann sind die halt nicht hochladbar, kann man da nichts zu produzieren. Ja, die Upload-Filter im Zusammenhang mit diesem Fall sind ja im Endeffekt, wenn du sagst hier, wenn du halt Tommy Robinson schreibst, ja, und du willst deinen Blog hochladen und wenn du jetzt in England bist, wenn die EU-Upload-Filter da sind und England, was ja noch in der EU ist, auch unter diese Regelung fällt, ja, dann sagt dein ISP direkt so, ja, nein, kannst du nicht posten. Dein ISP sagt das, weil der ISP gesetzlich dazu verpflichtet ist. Also dein Provider, also hier, was weiß ich, Telekom, Unity Media, Vodafone, was auch immer. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall ziemlich übel. Ja. Naja. Ja, das waren die Weltraumaffen für heute. Wolltest du nicht noch was über den Tunnel erzählen? Ja, das kommt jetzt. Ich blende nochmal unser Logo ein, dann kommt die Gute-Nacht-Geschichte. Oh ja. Unseren Zuschauer, der heute Geburtstag hat. Ja, genau. Ich habe noch Aufbetrag bekommen für unseren Zuschauer Bus und Bahn, der heute Geburtstag hat. Der wollte noch von uns eine Geschichte über öffentliche Verkehrsmittel haben. Und ich habe nichts vorbereitet. Ich erzähle jetzt quasi nur so mein Halbwissen über den D-Tunnel in Hannover, den er ja auch in seinem Kommentar erwähnt hat. Also es gibt in Hannover die Linie 10. Und die Linie 10 fuhr bis vor kurzem noch vor den Hauptbahnhof oberirdisch, und unterm Hauptbahnhof gibt es halt auch noch diverse Linien, und es wurde irgendwie schon seit Jahren überlegt, dass man auf diese Linie 10, da wo sie quasi in den Innenstadtbereich kommt, auch über einen Tunnel auch auf den unterirdischen Weg zu führen, was auch dazu führen würde, dass man dann quasi diese Straße frei hätte, wo die Linie 10 halt oberirdisch sonst fahren muss in der Innenstadt. Und ja, da wurde auch schon was für gegraben, und es gab da auch schon irgendwie einen Bahnhof für, der jetzt quasi seit etlichen Jahren leer steht. Und im Endeffekt wollte man aber diesen Tunnel jetzt nicht benutzen, und man hat jetzt aber diese Linie 10, die fährt jetzt, hätte jetzt auch nicht mehr vor dem Bahnhof, sondern hinterm Bahnhof, wahrscheinlich damit man dann da schneller irgendwie zu den unterirdischen Linien irgendwie hinkommt oder so. Auf jeden Fall gab es da ein riesen Bauprojekt, um das zu machen. Außerdem musste man auch noch irgendwelche so Hochbahnsteige bauen, damit die Leute mit ihren Rollstühlen auch reinkommen in die Bahn. Ist natürlich ganz nett für die Leute, die davon betroffen sind, aber ja, wäre natürlich in dem Tunnel sicherlich auch gegangen. Und das war die gute Nachtgeschichte für heute. Zensur ist die Keimzelle des Faschismus. Lasst euch nicht gendern und geht in den Wald. Gute Nacht. Schön, Leute. Schönen Abend noch.